Große Künstler bleiben zu Lebzeiten oft unverstanden, einsam und arm. Sie haben mit den Kunstformen ihrer Gegenwart gebrochen, mussten mit ihnen brechen, um Neues zu schaffen, und haben damit das Publikum ihrer Zeit vor den Kopf gestoßen, Empörung und Ablehnung geerntet. Und erst viele Jahre später wurde ihre Kunst verstanden und die Künstlerinnen und Künstler verehrt. Das ist eine der gern erzählten Fabeln von der großen Kunst, wie sie in Kreisen bürgerlicher Kunstfreunde erzählt wird, zu denen ich mich rechnen würde. So sei es bei Mozart, so sei es bei Van Gogh, so sei es mit gewissen Variationen bei Caspar David Friedrich, bei Paula Modersohn-Becker oder auch bei Franz Kafka gewesen. Es braucht eben Zeit, bis die große Kunst verstanden wird. Und wenn es so ist, wie ist es mit Arnold Schönberg? Die große künstlerische Innovation hat er hervorgebracht, die Zwölftonmusik. Und große Ablehnung hat er damit auch erfahren. Unverstanden blieb er bei seinen Zeitgenossen auf jeden Fall. Und wo stehen wir heute bei Schönberg? Sind wir schon beim späten Verständnis der Nachgeborenen und der Verehrung für das große Genie angekommen? Haben wir Schönbergs Musik zu hören gelernt? Oder halten wir sie immer noch für skandalös und unverständlich? Auf den Konzertpodien, so zumindest meine Wahrnehmung, wird Schönberg inzwischen regelmäßig gespielt. Gestern vor 150 Jahren, am 13. September 1874, wurde Arnold Schönberg in Wien geboren. Grund genug für uns, ihm die heutige lange Nacht zu widmen. Mit der Sendung von Egbert Hiller aus dem Jahr 2022. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die Seefahrt, über weite Reisen und große Entdeckungen, kühne Seeleute und pfiffige Navigatoren, über Brautfahrten und Rostklopfen, menschenverachtende Gier und große Not auf See. Die Entwicklung der Menschheit ist verblüffend eng mit der Entwicklung der Seefahrt verknüpft. Im Guten wie im Bösen. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören. In der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Das Menschliche und das Schöpferische sind bei Arnold Schönberg zutiefst miteinander verbunden. Wie kaum ein anderer Komponist spürt er den Atem der Geschichte. Und die Geschichte der Musik beeinflusst er wie kaum ein anderer. In seinen Werken spiegelt er Phänomene, Widersprüche und Schrecken seiner Zeit wider. Aber auch biografische Ereignisse und private Verwicklungen ragen in Schönbergs Schaffen hinein. Bis hin zu einer Ehekrise, die ihn in Verzweiflung stürzt und sich auch musikalisch eindringlich niederschlägt. Geboren wird Schönberg 1874 in Wien. Gestorben ist er 1951 in Los Angeles. Seine Lebensdaten verweisen auf bewegte Zeiten mit zwei Weltkriegen und massivem gesellschaftlichem und kulturellem Wandel. Wir verfolgen Schönbergs künstlerischen Werdegang aus dem Geist der Spätromantik. Begierig nimmt er die Musik von Richard Wagner, Johannes Brahms und Gustav Mahler auf, aber auch die Werke der Klassiker Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. In den Fokus rückt sein missionarischer Eifer, der seine Entwicklung vom Autodidakten und skandalumwitterten Außenseiter des Wiener Musiklebens zum Übervater der neuen Musik und weithin geachteten Lehrer antreibt. Seine bedeutendsten Schüler sind Alban Berg und Anton Webern. Später so gegensätzliche Persönlichkeiten wie Hans Eisler und John Cage. Die Emigration in die USA 1933 zwingt ihn noch einmal zum Neuanfang, ohne dass er seine europäische Heimat aus dem Blick verliert. Nach seinem Ableben wird Schönberg künstlerisch oft totgesagt, doch seine Musik ist lebendiger denn je. Schönberg selbst hat sich mehr Zuspruch erhofft. Er beharrt aber darauf, dafür keine künstlerischen Kompromisse zu machen und projiziert seine Bedeutung auf die Zukunft. So in einer Diskussionsrunde mit Heinrich Strobel am 30. März 1931 im Berliner Rundfunk. Herr Strobel, unterschätzen Sie nicht die Größe des Kreises, der sich um mich bildet. Er wird wachsen durch die Wissbegierde einer idealistischen Jugend, die sich mehr durch das Geheimnisvolle angezogen fühlt, als durch das Alltägliche. Aber wie immer das auch kommen mag, so kann ich durch nichts anderes weder denken noch sagen, als das, was mir meine Aufgabe vorschreibt. Nehmen Sie das, meine Herren, nicht für Hochmut. Ich hätte gerne besseren Erfolg. Es ist keineswegs mein Wunsch, als einsamer Seilenheiliger darzustellen. Jedoch, solange ich mein Denken und Fantasieren für richtig halten darf, werde ich nichts anderes glauben können, als dass Gedanken gedacht werden müssen und gesagt, auch wenn sie nicht verstanden werden, auch wenn sie nie verstanden werden könnten. Ich selbst bin ja gar nicht der Meinung, dass ich so ganz unverständlich bin. Aber überlegen wir, hätten unbestritten große Gedanken, wie zum Beispiel die eines Kant, nicht gedacht, nicht gesagt werden sollen, weil noch heute Aufrichtige zugeben müssen, dass sie ihnen nicht folgen können, wenn unser Herrgott die Bestimmung gegeben hat, Unpopuläres zu sagen, dem hat er die Fähigkeit verliehen, sich damit abzufinden, dass es immer die anderen sind, die verstanden werden. Die 3 Stunden dieser langen Nacht lassen Arnold Schönbergs Leben und Schaffen Revue passieren, auch dessen Vorgeschichte und Nachwirkungen. Er hat gute und schlechte Tage, er geht in seiner Zeit auf und ist doch wahrlich niemand, der einfach mitschwimmt im Strom. Wir tauchen ein in eine Welt von gestern, die aber der heutigen noch den Spiegel vorhält, auch politisch-gesellschaftlich. Denn Verfolgung, Gewaltherrschaft und Krieg, die auf Schönbergs Leben Einfluss nehmen, sind auch heute in vielen Teilen der Welt Realität. In jeder Sendestunde setzen wir andere Schwerpunkte, die jeweils unter einem Motto stehen. Die 1. Stunde, vorwärts oder rückwärts, im Strudel der Moderne. Die 2. Stunde, Aufbruch oder alles ist hin. Und die 3. Stunde, Ankunft, Konstruktion und Religion. Alles ist in ewiger Veränderung. So lautet ein Kernsatz jener Epoche, in die Schönberg hineingewachsen ist. Doch manchmal sind es gerade Klänge, die bleiben. Autos schossen aus schmalen, tiefen Straßen in die Seichtigkeit heller Plätze. Fußgängerdunkelheit bildete wolkige Schnüre, wo kräftige Striche der Geschwindigkeit quer durch ihre lockere Eile fuhren, verdickten sie sich, rieselten nachher rascher und hatten nach wenigen Schwingungen wieder ihren gleichmäßigen Puls. Hunderte Töne waren zu einem drahtigen Geräusch ineinander verwunden, aus dem einzelne Spitzen hervorstanden, längst dessen schneidige Kanten liefen und sich wieder einebneten, von dem klare Töne absplitterten und verflogen. An diesem Geräusch, ohne dass sich seine Besonderheit beschreiben ließe, würde ein Mensch nach jahrelanger Abwesenheit mit geschlossenen Augen erkannt haben, dass er sich in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien befinde. Robert Musil zeichnet in seinem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« ein bizarres akustisches Erscheinungsbild seiner Heimatstadt Wien. Der tiefere Sinn seiner Worte liegt in der Charakterisierung des modernen städtischen Lebens, das um 1900 auch Wien erfasst. Die Konsumgesellschaft ist im Entstehen begriffen. Massenmedien und neue Entwicklungen in Wissenschaft und Technik, Industrialisierung und Bevölkerungswachstum verändern das Lebensgefühl. Im Gegenzug ist das Staatsgebilde der Donaumonarchie noch im Griff alter Traditionen. Es wird aber von wachsenden Nationalitätenkonflikten und wirtschaftlichen Problemen ausgehöhlt. Literatur, Kunst und Musik bleiben von diesen Spannungsfeldern nicht unberührt. Die Symptome eines einschneidenden Wandels scheinen allenthalben wahrnehmbar. Oder täuscht dieser Eindruck? Und bleibt das Leben der meisten Menschen davon weitgehend unberührt? Stefan Zweig blickt in seinem 1941 erschienenen autobiografischen Werk »Die Welt von gestern – Erinnerungen eines Europäers« zurück auf jene Jahre, die für ihn in Wien auch als eine Welt der Sicherheit erschienen. Wenn ich versuche, für die Zeit vor dem Ersten Weltkriege, in der ich aufgewachsen bin, eine handliche Formel zu finden, so hoffe ich, am prägnantesten zu sein, wenn ich sage, es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Alles in unserer fast tausendjährigen österreichischen Monarchie schien auf Dauer gegründet und der Staat selbst der oberste Garant dieser Beständigkeit. Die Rechte, die er seinen Bürgern gewährte, waren verbrieft vom Parlament, der frei gewählten Vertretung des Volkes, und jede Pflicht genau begrenzt. Unsere Währung, die österreichische Krone, lief in blanken Goldstücken um und verbürgte damit ihre Unwandelbarkeit. Jeder wusste, wie viel er besaß oder wie viel ihm zukam, was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht. Wer ein Vermögen besaß, konnte genau errechnen, wie viel an Zinsen es alljährlich zubrachte. Der Beamte, der Offizier wiederum, fand im Kalender verlässlich das Jahr, in dem er avancieren werde und in dem er in Pension gehen würde. Jede Familie hatte ihr bestimmtes Budget. Sie wusste, wie viel sie zu verbrauchen hatte für Wohnen und Essen, für Sommerreise und Repräsentation. Außerdem war unweigerlich ein kleiner Betrag sorgsam für Unvorhergesehenes, für Krankheit und Arzt bereitgestellt. Wer ein Haus besaß, betrachtete es als sichere Heimstatt für Kinder und Enkel. Hof und Geschäft vererbte sich von Geschlecht zu Geschlecht. Während ein Säugling noch in der Wiege lag, legte man in der Sparbüchse oder der Sparkasse bereits einen ersten Obolus für den Lebensweg zurecht, eine kleine Reserve für die Zukunft. Alles stand in diesem weiten Reiche fest und unverrückbar an seiner Stelle und an der höchsten der greise Kaiser. Aber sollte er sterben, so wusste man oder meinte man, würde ein anderer kommen und nichts sich ändern in der wohlberechneten Ordnung. Niemand glaubte an Kriege, an Revolutionen und Umstürze. Alles Radikale, alles Gewaltsame schien bereits unmöglich in einem Zeitalter der Vernunft. In diese Welt wird 7 Jahre vor Stefan Zweig auch Arnold Schönberg hineingeboren. Am 13. September 1874 in Leopoldstadt, dem zweiten Wiener Gemeindebezirk. Er stammt aus kleinbürgerlichen, eher ärmlichen Verhältnissen. Sein Vater, der jüdische Schuhmacher Samuel Schönberg, kommt 14-jährig nach Wien, macht eine Lehre und hat später ein eigenes kleines Geschäft. Auch seine Mutter Pauline ist eine Zugereiste. Sie siedelt in jungen Jahren mit ihrer Familie aus Prag nach Wien über. Erste musikalische Erfahrungen und Kompositionsversuche datiert Schönberg im Rückblick selbst auf die frühen 1880er Jahre. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, Geige zu lernen, und fast zur gleichen Zeit habe ich zum ersten Mal komponiert. Alle Kompositionen, die ich vor meinem 17. Jahr geschrieben habe, sind nichts als Imitationen solcher Musik, die mir zugänglich war. Die einzigen Quellen, aus denen ich schöpfen konnte, waren Violinduette und Arrangements von Opernpotpourris für 2 Violinen, wozu noch die Musik gerechnet werden darf, die ich durch die Militärkapellen kennenlernen konnte, die in öffentlichen Gärten Konzerte gaben. Man darf übrigens nicht vergessen, dass zu dieser Zeit Noten sehr teuer waren, dass es weder Platten noch das Radio gab und dass Wien nur ein einziges Opernhaus hatte und einen einzigen Zyklus von philharmonischen Konzerten. Erschüttert wird Schönbergs Gefühl der Sicherheit und familiären Geborgenheit durch den Tod seines Vaters in der Neujahrsnacht 1889-90. Er beginnt eine Lehre als Bankangestellter, um den Unterhalt der Familie zu sichern. Die Musik, insbesondere das Kammermusikspiel, betreibt er in seiner Freizeit jedoch eifrig weiter. Und es ist anzunehmen, dass er, wie Stefan Zweig es in seiner Rückschau formuliert, genau wie dieser für untergründige Stimmungen und Strömungen empfänglich ist. Dass etwas Neues in der Kunst sich vorbereitete, etwas, das leidenschaftlicher, problematischer, versucherischer war als das, was unsere Eltern und unsere Umwelt befriedigt hatte, war das eigentliche Erlebnis unserer Jugendjahre. Aber fasziniert von diesem einen Ausschnitt des Lebens, merkten wir nicht, dass diese Verwandlungen im ästhetischen Raume nur Ausschwingungen und Vorboten viel weiterreichender Veränderungen waren, welche die Welt unserer Väter, die Welt der Sicherheit erschüttern und schließlich vernichten sollten. Eine merkwürdige Umschichtung begann sich in unserem alten, schläfrigen Österreich vorzubereiten. Die Massen, die stillschweigend und gefügig der liberalen Bürgerschaft durch Jahrzehnte die Herrschaft gelassen, wurden plötzlich unruhig, organisierten sich und verlangten ihr eigenes Recht. Gerade in dem letzten Jahrzehnt brach die Politik mit scharfen, jähen Windstößen in die Windstille des behaglichen Lebens. Das neue Jahrhundert wollte eine neue Ordnung, eine neue Zeit. Was also nun? Eine Welt geregelter Sicherheit, wie sie Stefan Zweig zuvor beschreibt, oder eine Welt herber Umbrüche? Sowohl als auch, denn beides existiert gleichzeitig. Traditionen und Konventionen werden zwar heftig durcheinandergewirbelt, doch das Festhalten am Althergebrachten, an vertrauten Ausdrucksformen, die eben jene Sicherheit und Geborgenheit suggerieren, gehört ebenso zum Stimmungsbild wie das Einschlagen neuer Wege. Und die Konflikte zwischen beiden Polen spitzen sich um 1900 zu. Denn Wien macht in den 2 Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg einen industriellen und technischen Nachholprozess durch, der mit krassen sozialen Gegensätzen einhergeht. Während für die unteren Gesellschaftsschichten der soziale Existenzkampf im Vordergrund steht, befindet sich die Wiener Gesellschaft aus Adel und Bürgertum im Rausch von Leichtigkeit und Schwermut. Die enorme Bedeutung von Walzer und Operette zeugt davon. Die Angehörigen dieser Gesellschaft sind noch den überkommenen Anstandsregeln und Konventionen verhaftet. Schranken zwischen den Gesellschaftsschichten sind kaum zu überwinden. Ein formaler Fehltritt kann eine Karriere beenden. Unterschwellig ist jedoch schon ein moderner Zeitgeist lebendig, der beispielsweise in den Novellen und Dramen von Arthur Schnitzler zum Ausdruck kommt. So schildert Schnitzler etwa in Leutnant Gustl von 1901 die Nöte und Befindlichkeiten eines Offiziers, der um seine gesellschaftliche Stellung und Ehre ringt. Gerade verlässt Gustl ein Konzert, das ihn furchtbar gelangweilt hat, und er gerät an der Garderobe in einen Streit, in dessen Verlauf sein Kontrahent ihn demütigt und ihn einen dummen Bub nennt. Um Gottes Willen, habe ich geträumt? Hat er das wirklich gesagt? Wo ist er denn? Da geht er. Ich müsste ja den Säbel ziehen und ihn zusammenhauen. Um Gottes Willen, es hat doch niemand gehört. Nein, er hat ja nur ganz leise geredet, mir ins Ohr. Warum gehe ich denn nicht hin und hau ihm den Schädel auseinander? Nein, es geht ja nicht, es geht ja nicht. Gleich hätte ich's tun müssen. Warum hab ich's denn nicht gleich getan? Ich hab ja nicht können. Er ist ziemlich stärker als ich. Wenn ich noch ein Wort gesagt hätte, hätte er mir wirklich den Säbel zerbrochen. Ich muss ja noch froh sein, dass er nicht laut geredet hat. Wenn's ein Mensch gehört hätte, so müsste ich mich als Dante Pede erschießen. Vielleicht ist es doch ein Traum gewesen. Warum schaut mich denn der Herr dort an der Säule so an? Hat er am Ende was gehört? Ist es denn wirklich geschehen? Hat mir wirklich einer dummer Bub gesagt? Und ich habe ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen? Aber ich habe ja nicht können. Er hat ja eine Faust gehabt wie Eisen. Und ich bin da gestanden wie angenagelt. Nein, ich muss den Verstand verloren gehabt haben, sonst hätte ich mit der anderen Hand... Aber da hätte er ja meinen Säbel herausgezogen und zerbrochen und aus wär's gewesen. Alles wär aus gewesen. Und nachher, wie er fortgegangen ist, war's zu spät. Ich hab ihm doch nicht den Säbel von hinten in den Leib rennen können. Was hat Arthur Schnitzlers Erzählstil des inneren Monologs in Leutnant Gustl mit Arnold Schönbergs Musik zu tun? Außer, dass beide Wiener sind und Schnitzler, 12 Jahre vor Schönberg, ebenfalls im Gemeindebezirk Leopoldstadt geboren wurde. Gemeinsam ist ihnen das Infragestellen traditioneller Gestaltungsmittel, das Fließenlassen der Gedanken oder Klangfarben in einem unablässigen Strom, der Dimension des Seelischen und Unbewussten einen völlig neuen Raum gibt. Diese Umwertung der Werte wird nicht widerspruchslos hingenommen. Neue künstlerische Strömungen und Visionen prallen in Wien in einzigartiger Schärfe auf etablierte Stile und alte Konventionen. Dieser Gegensatz bildet den Nährboden für Schönberg, der schöpferisch noch auf der Suche ist, der noch nicht gänzlich mit der Wiener Musiktradition gebrochen hat. Er schwankt noch zwischen der Orientierung an der Tradition oder hin zum Neuen, aber er fiebert bereits mit im Strudel der Moderne. Es ist das stärkste Stück, welches in letzter Zeit wieder die Musik ausgespielt wurde. Aus den Tiefen der Holzbläser kriecht ein wurmartiges, unbedeutendes Motiv, windet und krümmt sich, versucht zu wachsen und fällt wieder zurück. Damit ist der thematische Inhalt des Werkes schon erschöpft. Und nun beginnt ein betäubender Lärm, ein sinnloses Toben aller Instrumente. Die Gesetze der musikalischen Logik sind gelöst, Melodie und Harmonisierung in Stücke geschlagen und aus dem entfesselten Orchester dringt ein bald erstarkendes, bald abnehmendes Geräusch von unartikulierten Lauten, deren Dissonanzen die kühnsten Erwartungen übertreffen. Ist es Wahnsinn, hat es doch Methode. Die Violinen werden in die unmöglichsten Lagen gepresst, das Kontrafagott stöhnt einen Basso continuo und hoch oben kämpfen Posaunen und Trompeten gegen zwei in dissonierenden Intervallen winselnde Sologeigen. Daher der Titel, Pelias und Melisande. Zwischen Zu lesen sind diese Zeilen in der Kritik der Uraufführung von Schönbergs sinfonischer Dichtung Pelleas und Melisande, Opus 5, in der Wiener Montagspresse vom 30. Januar 1905. Vollendet hat Schönberg das Werk schon 1903. Es ist seine erste abgeschlossene Orchesterkomposition. Künstlerisch lässt er sich von vernichtenden Kritiken nicht beirren. Menschlich getroffen ist er schon. Noch fast 45 Jahre später erinnert er sich an den Wirbel, den Pelleas und Melisande verursacht hat. Die Uraufführung 1905 in Wien unter meiner eigenen Leitung rief große Unruhe beim Publikum und selbst bei den Kritikern hervor. Die Kritiken waren ungewöhnlich heftig. Und einer der Kritiker schlug vor, mich in eine Irrenanstalt zu stecken und Notenpapier außerhalb meiner Reichweite aufzubewahren. Und das, obwohl Schönberg die bis an die Grenzen ausgereizte Dur-Moll-Tonalität in Pelleas und Melisande noch gar nicht verlässt. Und das Werk in der Tradition einer Gattung steht, die zwar als sehr modern gilt, durch Franz Liszt und Richard Strauss aber längst hohes Ansehen erlangt hat. Die sinfonische Dichtung. Dieses Stück gleicht einer Stunde neuer Musik bei den Verrückten. Die Klarinetten vollführen wahnsinnige Sturzflüge, die Trompeten sind immer verstopft und die Hörner, ihrem ständigen Niesreiz zuvorkommend, beeilen sich ihnen artig, Wohlbekomm's zuzurufen. Eine große Trommel scheint mit ihrem Bum-Bum den Auftritt von Clowns zu unterstreichen. Man hat gute Lust, lauthals rauszulachen oder todtraurig loszuheulen. Und man wundert sich, dass noch alles an seinem gewohnten Platz ist. Denn es wäre gar nicht so verwunderlich, wenn die Kontrabässe auf ihren Bögen bliesen, die Posaunen ihre Schalltrichter mit imaginären Bögen strichen und Herr Nikisch sich auf den Knien einer Platzanweiserin niederließe. Das alles sagt nichts dagegen, dass das Stück geniale Züge besitzt. Vor allem eine außerordentliche Sicherheit in der Orchesterbehandlung und eine unbändige Bewegung, die uns von Anfang bis Ende mitreißt und zwingt, alle Streiche des Helden mitzuerleben. Wir schreiben das Jahr 1901. Als Claude Debussy seine Eindrücke von einer Pariser Aufführung von Richard Strauss' Till Eugenspiegels lustige Streiche mit den Berliner Philharmonikern unter Arthur Nikisch schildert. Das Werk stammt von 1895 und ist die wohl grellste seiner sinfonischen Dichtungen. Aber Strauss kann auch anders. Schwermütig, ja, todernst. So in seiner Tondichtung Tod und Verklärung von 1899. Der Kritiker Eduard Hanslick schreibt darüber: Es fehlt dieser realistischen Anschaulichkeit nur der letzte entscheidende Schritt. Die matt erleuchtete Krankenstube mit dem Verscheidenden auf wirklicher Bühne. Sein Todeskampf, seine Visionen, sein Sterben. Alles pantomimisch. Und dazu die straußische Musik im Orchester. Das wäre nur konsequent und dürfte auch mit der Zeit ernstlich versucht werden. Die Art seines Talents weist den Komponisten eigentlich auf den Weg ins Musikdrama. Auch Arnold Schönberg bildet, wie er selbst betont, in seiner sinfonischen Dichtung Pelleas und Melisande die Handlung mit musikalischen Mitteln exakt nach. Sie ist ganz und gar von Maurice Maeterlincks wundervollem Drama inspiriert. Abgesehen von nur wenigen Auslassungen und geringfügigen Veränderungen in der Reihenfolge der Szenen, versuchte ich jede Einzelheit wiederzuspiegeln. Vielleicht ist, wie es in der Musik oft geschieht, den Liebesszenen mehr Raum gewidmet. Thank you. Maeterlincks Drama Pelleas und Melisande findet große Beachtung. Im romantisierenden Rückbezug auf das Mittelalter erzählt der belgische Dichter vordergründig eine tragische Dreiecksgeschichte. Eine Frau zwischen zwei ungleichen Männern, zwei Stiefbrüdern. Dahinter steht eine symbolische Bedeutungsebene. Es geht um die Macht des Unbewussten, um verbotene Liebe und Todessehnsucht, um Verstrickung in Schuld und Sühne, um das Mythische von Traum und Tod. Diese Aspekte sind es auch, die Arnold Schönberg 1902 motivieren, das Drama in Musik zu setzen. Im Übrigen auf Anregung von Richard Strauss. Von der fast zeitgleichen Aneignung des Stoffs durch Claude Debussy weiß Schönberg zu diesem Zeitpunkt nichts. Während Debussy eine Oper daraus macht, verwirft Schönberg derartige Pläne und schreibt stattdessen die sinfonische Dichtung. Die starken Vorbehalte gegen Schönbergs Pelleas und Melisande richten sich nicht gegen Maeterlincks Stück, sondern allein gegen die Musik, in der sich die Themen und Motive permanent gegenseitig durchdringen. Die innere Logik dieses Verfahrens überfordert das zeitgenössische Publikum, das die Musik als einen Ausdruck des Verfalls wahrnimmt, als Zerfall konventioneller formaler und harmonischer Gestaltungslinien. Der Komponist bekennt sich zwar zu enger Bindung an die Vorlage, aber er illustriert das Geschehen nicht, sondern überträgt die tiefenpsychologische Ebene in eine schillernde und schwebende Klangwelt. Diese Klangwelt suggeriert Auflösung und ewige Veränderung. Ein Ansatz, den Schönberg in den Opern Richard Wagners erkennt und dann eigensinnig weiterführt. Schönberg geht schon während seiner Banklehre oft in die Oper und begeistert sich für Wagners Musikdramen. Da ich nun aber doch im Leben nie das eigentliche Glück der Liebe genossen habe, so will ich diesem schönsten aller Träume noch ein Denkmal setzen, in dem vom Anfang bis Ende diese Liebe sich einmal so recht sättigen soll. Ich habe im Kopf einen Tristan und Isolde entworfen. Die einfachste, aber vollblutigste musikalische Konzeption. Mit der schwarzen Flagge, die am Ende weht, will ich mich dann zudecken, um zu sterben. Unerfüllte Sehnsucht und Scheitern der Liebe geben wesentliche Impulse für schöpferische Energien, was sich aus den Worten Richard Wagners aus einem Brief an Franz Liszt von 1854 herauslesen lässt. Angeregt wird er zu Tristan und Isolde auch von privaten Verwicklungen, von der unerfüllt gebliebenen Liebe zu Mathilde Wesendonck, der Gattin seines Mäzens Otto Wesendonck. 1854 hat die Affäre mit ihr noch nicht begonnen. Doch er deutet im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung den Verzicht auf ein Glück an, das er zwar herbeisehnt, dem er aber nicht traut. In der 1859 vollendeten Oper bringt Wagner dann zum Ausdruck, dass die Liebe nur ein Traum ist, der sich ebenso schnell verflüchtigt, wie er den Träumenden heimsucht. Aber auch wenn dieser Traum im wirklichen Leben keinen Bestand hat, entfaltet er in der Kunst seine Wirkung. In Tristan und Isolde entpuppt sich der Liebestraum als Albtraum, was schon im Vorspiel der Oper in einer schmerzerfüllten Sehnsuchtsgeste anklingt. Verwandt mit der Isolde aus Wagners Tristan und Isolde ist die Figur der Melisande aus Maeterlincks Pelias und Melisande. Auch sie verkörpert das überhöhte Frauenbild der Romantik. Auch sie sehnt sich im unlösbaren Konflikt zwischen Liebesutopie und gesellschaftlicher Realität nach Erlösung und Liebestod. Diese unverkennbare Assoziation an Tristan und Isolde greift Schönberg auf. In Anlehnung an Wagner steigen in der verhaltenen Einleitung dunkle Vorahnungen auf. Einige Jahre später hat auch bei Arnold Schönberg ein einschneidendes biografisches Erlebnis starken Einfluss auf seine Musik. Doch dazu mehr in der zweiten Stunde unserer langen Nacht über den Wiener Komponisten. An dieser Stelle nun rücken die musikalischen Beziehungen zwischen Schönberg und Johannes Brahms in den Fokus. Brahms stellt einen Gegenpol zu Wagner dar. Für Schönberg wird er ebenfalls zu einem zentralen Anknüpfungspunkt. Aus der Sicht der Zeitgenossen gilt die Musik von Brahms im Gegensatz zu der von Wagner oder Strauss als traditionell und konservativ. Schönberg ist einer der Ersten, der mit dieser Einschätzung gründlich aufräumt. Ausformuliert hat er seine Überlegungen in seinem Aufsatz »Brahms, der Fortschrittliche«, den er 1933 zu dessen 100. Geburtstag veröffentlicht und 1947 noch einmal umarbeitet. Hier ein Absatz daraus, der auch Schönbergs Hang zu feiner Ironie erkennen lässt. Es ist der Zweck dieses Aufsatzes zu beweisen, dass Brahms, der Klassizist, der Akademische, ein großer Neuerer, ja tatsächlich ein großer Fortschrittler im Bereich der musikalischen Sprache war. Dies mag einem eingefleischten Altwagnerianer als anfechtbar erscheinen, gleichviel, ob er einer der ursprünglichen altgewordenen Wagnerianer ist oder einfach ein Altwagnerianer von Geburt. Waschechte Altwagnerianer wurden noch in meiner Generation geboren und sogar noch 10 Jahre später. Als Wegbereiter des musikalischen Fortschritts einerseits und Hüter des heiligen Grals der wahren Kunst andererseits hielten sie sich für berechtigt, mit Verachtung auf Brahms, den Klassizisten, den Akademischen, hinabzuschauen. Gustav Mahler und Richard Strauss waren die Ersten, die diese Begriffe klärten. Beide waren gleichermaßen in der traditionellen wie in der fortschrittlichen, in der brahmsischen wie in der wagnerischen Weltanschauung erzogen worden. Ihr Beispiel verhalf uns dazu, uns bewusst zu werden, dass es bei Wagner ebenso viel Ordnung, wenn nicht gar Pedanterie in der Organisation gab, wie bei Brahms Wagemut, wenn nicht gar bizarre Fantasie. Alles aus einem, das haben wir von Brahms gelernt. So formuliert es der Schönberg-Schüler Anton Webern in seiner Vortragsreihe »Der Weg zur neuen Musik«. Mit »wir« meint er die Komponisten der sogenannten Zweiten Wiener Schule, deren Haupt- und Vordenker Arnold Schönberg ist. Beispielhaft verwirklicht hat Schönberg den Anspruch, alle musikalischen Geschehnisse aus einer Keimzelle zu entfalten, nicht erst mit der von ihm erfundenen Zwölftontechnik, sondern bereits im Streichquartett Opus 7 von 1904-1905. Ein Werk, das noch seiner frühen spätromantischen Phase zuzurechnen ist. Den Stellenwert des Quartetts für sein Schaffen hebt er rückblickend in seiner 1936 verfassten Einführung zu den vier Streichquartetten hervor. Es war das erste Streichquartett, in dem ich alle musikalischen Errungenschaften meiner Zeit einschließlich meiner eigenen zusammenfasste. Dazu gehörten der Aufbau sehr großer Formen, weit gespannte Melodik über einer reich bewegten Harmonik und neuen Klangfortschreitungen. Und eine Kontrapunktik, die die Probleme löste, welche sich aus den überbürdeten, individualisierten, sich frei in entfernteren Regionen der Tonalität bewegenden und häufig in vagierenden Harmonien zusammenklingenden Stimmen ergeben hatten. Auch eine gewisse thematische Einheit innerhalb der kontrastierenden Abschnitte war erreicht worden. Schon die Hinwendung zur Gattung Streichquartett bezeugt Schönbergs Traditionsbewusstsein, zumal seinem Streichquartett Opus 7 mehrere Quartette vorausgehen, die er zwar zurückhält, mit denen er sich aber den Weg zu einem für ihn vollgültigen Beitrag zu dieser Gattung bahnt. Schließlich hat Brahms die Gattung Streichquartett als Krone der Kammermusik charakterisiert. Und da will sich Schönberg als würdig erweisen. Auch in anderer Hinsicht knüpft er in dieser Phase an Brahms an, indem er sich beim Komponieren in der Musikgeschichte rückversichert und Inspiration verschafft. Das geschieht auf Vermittlung des Komponisten und Dirigenten Alexander von Zemlinsky, bei dem Schönberg einige Monate Unterricht hat und dessen Schwester Mathilde er 1901 heiratet. Im Streichquartett Opus 7 bezieht er sich auf den Kopfsatz von Beethovens berühmter dritter Sinfonie, der Eroica. Alexander von Zemlinsky hat mir erzählt, Brahms habe gesagt, dass er sich jedes Mal, wenn er sich schwierigen Problemen gegenüber sah, Rat zu holen pflegte bei je einem bedeutenden Werk von Bach und Beethoven. Wie wurden sie mit ähnlichen Problemen fertig? Natürlich wurde das Vorbild nicht mechanisch kopiert, sondern seine geistige Essenz entsprechend angewandt. Auf gleiche Weise erfuhr ich aus der Eroica Lösungen für meine Probleme, wie man Eintönigkeit und Leere vermeidet, wie man aus Einheit Mannigfaltigkeit erzeugt, wie man aus Grundmaterial neue Formen schafft. Wie viel aus oft ziemlich unbedeutenden kleinen Gebilden durch geringfügige Modifikationen, wenn nicht durch entwickelnde Variationen zu machen ist. Zwei Menschen gehen durch kahlen, kalten Hain. Der Mond läuft mit, sie schauen hinein. Der Mond läuft über hohe Eichen, kein Wölkchen trübt das Himmelslicht, in das die schwarzen Zacken reichen. Die Stimme eines Weibes spricht: Ich trag ein Kind und nit von dir. Ich gehe in Sünde neben dir. Ich hab mich schwer an mir vergangen. Ich glaubte nicht mehr an das Glück. Ich hatte doch ein schwer Verlangen nach Lebensfrucht, nach Mutterglück. Und Pflicht, da hab ich mich erfrecht. Da ließ ich schaudernd mein Geschlecht von einem fremden Mann umfangen und hab mich noch dafür gesegnet. Nun hat das Leben sich gerecht. Nun bin ich dir, oh dir, begegnet. Sie geht mit ungelenkem Schritt. Sie schaut empor. Der Mond läuft mit, ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht. Die Stimme eines Mannes spricht: Das Kind, das du empfangen hast, sei deiner Seele keine Last. O sieh, wie klar das Weltall schimmert. Es ist ein Glanz um alles her. Du treibst mit mir auf kaltem Meer. Doch eine eigene Wärme flimmert von dir in mich, von mir in dich. Die wird das fremde Kind verklären. Du wirst es mir von mir gebären. Du hast den Glanz in mich gebracht. Du hast mich selbst zum Kind gemacht. Er fasst sie um die starken Hüften. Ihr Atem mischt sich in den Lüften. Zwei Menschen gehen durch hohe, helle Nacht. Das Gedicht »Verklärte Nacht« von Richard Demel nimmt Schönberg als Grundlage seines gleichnamigen Streichsextetts von 1899. Die Musik zeichnet den Verlauf der Handlung mit einer Fülle von Leitmotiven nach. Hat Schönberg die Leitmotivtechnik von Wagner übernommen, so spiegelt sich der Einfluss von Brahms in einem Netz komplexer Variationen wider, wobei die stetig sich verändernden Klangfarben die Emotionen und seelischen Regungen der beiden Personen symbolisch darstellen. In Verklärte Nacht verbindet Schönberg kammermusikalische Ambitionen mit dem Konzept der Tondichtung, was bei der Uraufführung des Werks in Wien einen Eklat verursacht. Dabei hat es in der Musikgeschichte eine lange Tradition, dass außermusikalische Inhalte musikalische Neuerungen motivieren. Ob sich Schönberg für die Tradition oder für das Neue entscheidet, ist um 1900 schon erkennbar, obwohl es ihm selbst noch nicht klar ist. Schon in seinen frühen Jahren formt er aus Wagners Tristan-Klängen und Brahms strenger Konstruktion des musikalischen Materials seinen eigenen Stil, den er in einer Diskussionsrunde vom 30. März 1931 im Berliner Rundfunk verteidigt. Dass ich nichts geschrieben habe, dessen ich mich schämen müsste, bildet die Grundlage meiner moralischen Existenz. Was ich als Junge geschaffen habe, ist Vorstufe. Und Mängel kann man hauptsächlich dadurch erkennen, weil ich es seither besser zusammen verstehe. Herr Dr. Strobel, Sie nennen das Tristan-Stil oder Spätromantik. Warum nicht Parsifal-Stil oder Meistersinger-Stil? Ich komme ebenso von diesem her wie auch von Brahms. Sie hören in meiner Musik noch immer Tristan-Klänge. Aber selbst wenn das richtig wäre, ein chinesischer Dichter ist doch nicht nur etwas, das chinesisch klingt, sondern er sagt doch auch etwas. Was aber sage ich? Und abgesehen von diesem Klang, wie sage ich es? Für unsere heutige Erkenntnis besteht doch der Unterschied zwischen Wagner und Brahms nicht mehr in dem, was die seinerzeitigen Wagnerianer und Brahmsianer einander vorgeworfen haben, sondern darin, was zu sagen ihre spezielle Aufgabe war und wie sie die gelöst haben. Der Stil aber, wenn man ihn bloß so auffasst, so à la Tristan-Klang, ist ein Stilkleid, das dem Träger vermorscht vom Leib fällt, wenn die Mode vorbei ist. Etwas anderes aber sind jene Eigentümlichkeiten, die sich aus dem darzustellenden Gedanken ergeben. Wie die Aufgabe verschieden ist, so auch der Inhalt, so ist auch die Form anders. So angesehen aber betrete ich bereits mit meinen frühesten Werken Neuland. Musik ist niemals von allem Anfang an schön. Sie wissen, dass nicht nur Mozart, Beethoven und Wagner mit ihren Werken anfangs auf Widerstand stießen, sondern dass auch Verdis Rigoletto, Puccinis Butterfly und sogar Rossinis Barbier von Sevilla ausgepfiffen wurden und dass Carmen durchgefallen ist. Vorbehalte gegen das jeweils Neue reichen, ganz wie Arnold Schönberg es darlegt, in der Musikgeschichte bis zu ihren Anfängen zurück. Die meisten seiner Zeitgenossen empfinden den Beginn seiner 1906 komponierten Kammersinfonie Nummer 1 denn auch nicht als schön, sondern vielmehr als Provokation. Heute gilt er mit der Reihe aufsteigender Quartintervalle als Hymne und Signal für den Aufbruch in die neue Musik. In der zweiten Stunde der Langen Nacht über Arnold Schönberg tauchen wir in seine atonalen Klangwelten ein und entdecken hinter dissonanter Oberfläche wundersame Schönheit und ungeheure Intensität. Wir beleuchten Schönbergs Verhältnis zu Gustav Mahler, der neben Wagner und Brahms ein weiteres wesentliches Vorbild ist. Wir nähern uns biografischen Aspekten und betrachten deren Wechselwirkungen mit seinem Schaffen. Wir verfolgen aber auch und vor allem Schönbergs innere Entwicklung, in der er sich unter dem Druck extremer Anfeindungen zum Vorkämpfer einer höheren künstlerischen Notwendigkeit stilisiert. Aufbruch oder alles ist hin? Diese Frage scheint lange offen, doch, so meint Schönberg selbst, einer hat es sein müssen, der diesen Weg geht. Thank you. Viele zischten und pfiffen, viele applaudierten. Festzuhalten wäre nur das eine. Herr S. ereignet sich in Wien. Er macht wilde, ungepflegte Demokratiegeräusche, die kein vornehmer Mensch mit Musik verwechseln kann. Aber der Spuk wird vorübergehen. Er hat keine Zukunft, kennt keine Vergangenheit. Er erfreut sich nur einer sehr äußerlichen und armseligen Gegenwart. Illustriertes Wiener Extrablatt, Februar 1907. Der Herr S. ist natürlich niemand anders als Arnold Schönberg. Dass es dem illustrierten Wiener Extrablatt bei der harschen Kritik an der ersten Kammersinfonie im Februar 1907 nicht allein um die Musik geht, verdeutlicht die Herabsetzung der Klänge als ungepflegte Demokratiegeräusche. Die Gegner Schönbergs verteidigen eben auch zäh ein Weltbild, das kurz vor dem Ersten Weltkrieg unweigerlich im Einsturz begriffen ist. Die Kammersinfonie Nummer 1 steht an der Schwelle zur atonalen Musik und der Untergang der Dur-Moll-Tonalität wird von den allermeisten Zeitgenossen Schönbergs stellvertretend als Untergang des Abendlandes wahrgenommen. Schönberg gehört zu jenen unbedingt Opposition, aber auch ebenso sicher Anregung und Bewegung erweckenden Feuerköpfen, die seit jeher befruchtend und fördernd auf die Geister gewirkt haben, sagt Gustav Mahler über Schönberg. Beide sind seit 1904 befreundet. Mahler bewegt sich in seiner hochexpressiven Musik bereits am Rande der Dur-Moll-Tonalität und unterstützt Schönberg nach Kräften. Schönberg und seine Schüler verehren Mahler im Gegenzug wie einen Heiligen. Nach Mahlers Tod 1911 hält Schönberg 1912 in Prag, Wien und Berlin einen Vortrag über Mahler, in dem er ihn als einen der größten Menschen und Künstler bezeichnet. Mahlers Entwicklung gehört überhaupt zu dem Überwältigendsten. Eigentlich ist schon in der ersten Symphonie alles da, was ihn charakterisieren wird. Hier klingt schon seine Lebensmelodie an, die er nur entwickelt zur höchsten Entfaltung bringt. Die Hingabe an die Natur und die Todesgedanken. An unserem Helden zieht ein Leichenbegängnis vorbei und das ganze Elend, der ganze Jammer der Welt mit ihren schneidenden Kontrasten und der grässlichen Ironie fasst ihn an. Den Trauermarsch des Bruder Martin hat man sich von einer ganz schlechten Musikkapelle, wie sie solchen Leichenbegängnissen zu folgen pflegen, dumpf abgespielt zu denken. Dazwischen tönt die ganze Rohheit, Lustigkeit und Banalität der Welt in den Klängen irgendeiner sich drein mischenden böhmischen Musikantenkapelle hinein. Der gebrochene Held, von dem Gustav Mahler spricht, ist wohl der Komponist selbst, der dem Jammer der Welt im dritten Satz seiner ersten Sinfonie das Feld allerdings nicht ganz überlässt. In einer Art Traumsequenz fügt Mahler als Gegenwelt die anrührende Lindenbaum-Episode aus seinem Lied »Die zwei blauen Augen« ein. Thank you. Mahler stellt dem verzerrten Abbild der Wirklichkeit verklärend die Schönheit der Natur gegenüber. Damit drückt er den Gegensatz zwischen der Welt, wie sie sich ihm offenbart, und der Gegenwelt seiner Träume, Sehnsüchte und Hoffnungen aus. Einige Jahre später rückt dann der Tod ins Zentrum seines Denkens und Schaffens. Persönliche Geschehnisse und Schicksalsschläge spielen dabei eine Rolle. Im Juli 1907 stirbt seine ältere Tochter an Diphtherie und bei ihm selbst wird im gleichen Jahr ein doppelseitiger angeborener Herzfehler diagnostiziert, der seine Lebenserwartung erheblich einzuschränken droht. Auch für Schönberg erlangt das Thema Tod um 1908 zentrale Bedeutung. Und es ist kein Zufall, dass es mit dem Durchbruch zur atonalen Musik verbunden ist. Bei ihm ist es die Liebesbeziehung seiner ersten Frau Mathilde mit dem Maler Richard Gerstl, die ihn in Verzweiflung stürzt und Selbstmordgedanken auslöst. Selbstmord begeht aber nicht er, sondern Richard Gerstl. Nachdem die Affäre aufgedeckt, beendet und er aus dem Freundeskreis um Schönberg ausgeschlossen wird. In seinem Operneinakter Erwartung von 1909, zu dem die Ärztin und Dichterin Marie Pappenheim das Libretto schreibt, vertont Schönberg einen halluzinatorischen Angsttraum. Eine scheinbar verwirrte Frau sucht im Wald nach ihrem Geliebten und findet ihn schließlich tot. Im Frühjahr 1906 hatten Schönberg und Gerstl sich kennengelernt. Der Maler fertigt ein lebensgroßes Porträt der Schönberg-Familie an und gibt dem Ehepaar Malunterricht. Beide regen wechselseitig ihre künstlerische Entwicklung an. Während eines gemeinsamen Aufenthalts in Gmunden am Traunsee beginnt Schönberg im September 1907 mit seinem bahnbrechenden zweiten Streichquartett. Zugleich wendet sich Gerstl einer freien, gestisch-expressionistischen Malweise zu. Auch den Sommer 1908 verbringt Schönberg mit Familie und Freunden am Traunsee. Richard Gerstl und Anton Webern reisen an und Webern bringt ein Exemplar von Stefan Georges Gedichtzyklus »Der siebente Ring« mit, der Schönberg sofort in den Bann zieht. Die Gedichte »Litanei« und »Entrückung« verwendet er als Text für den dritten und vierten Satz des Quartetts, in die er eine Sopranstimme einfügt. Da er das Quartett bereits im Juli 1908 vollendet, die Affäre zwischen Gerstl und Mathilde Schönberg aber erst Ende August auffliegt, erscheint der unmittelbare Zusammenhang zwischen dem Quartett und der Affäre unwahrscheinlich. Oft ist spekuliert worden, das Zitat des alten Wiener Volkslieds »O du lieber Augustin, alles ist hin« im zweiten Satz des Quartetts sei auf die Ehe mit Mathilde bezogen. Es ist zwar nicht auszuschließen, dass Schönberg schon vorher von der Beziehung weiß oder zumindest etwas ahnt. Mit »Alles ist hin« spielt er vielmehr humorvoll auf seine schwierige künstlerische Situation und das Ende der traditionellen Dur-Moll-Tonalität an, die er dann im vierten Satz des zweiten Streichquartetts überschreitet. Stefan George. Entrückung. Ich fühle Luft von anderem Planeten. Mir blassen durch das Dunkel die Gesichter, die freundlich eben noch sich zu mir drehten. Und Bäume und Wege, die ich liebte, fahlen, dass ich sie kaum mehr kenne. Und du, Lichter, geliebter Schatten, Rufer meiner Qualen, bist nun erloschen ganz in tiefern Gluten. Und nach dem Taumel streitenden Getobes mit einem frommen Schauer anzumuten. Ich löse mich in Tönen, kreisend, webend, ungründigen Danks und unbenahmten Lobes, dem großen Atem wunschlos mich ergebend. Mich überfährt ein ungestümes Wehen im Rausch der Weihe, wo inbrünstige Schreie in Staub geworfener Beterinnen flehen. Dann sehe ich, wie sich duftige Nebel lüpfen in einer sonnenerfüllten, klaren Freie, die nur umfängt auf fernsten Berges schlüpfen. Der Boden schüttert weiß und weich wie Molke. Ich steige über Schluchten ungeheuer. Ich fühle, wie ich über letzter Wolke in einem Meer kristallenen Glanzes schwimme. Ich bin ein Funke nur vom heiligen Feuer. Ich bin ein Dröhnen nur der heiligen Stimme. Ich bin ein Funke nur vom heiligen Ich bin ein Funke nur vom heiligen Feuer. Ich bin ein Dröhnen nur der heiligen Stimme. Diese letzten Zeilen aus Stefan Georges Gedicht Entrückung geraten für Schönberg zum Sinnbild für einen Zwang des Ausdrucksbedürfnisses, der an höhere Mächte und die Kraft des Unbewussten appelliert. Sie sind auch als Reaktion auf die permanenten Anfeindungen im Wiener Konzertleben zu begreifen. Viel später, 1937, beurteilt Schönberg diese Anfeindungen etwas milder. Mein zweites Streichquartett rief bei seiner Wiener Uraufführung im Dezember 1908 einen Tumult hervor, der weder vorher noch nachher von einem ähnlichen Ereignis übertroffen werden konnte. Wenn es auch ein paar persönliche Feinde gab, welche die Gelegenheit nutzten, um mich zu ärgern, was heute mittlerweile belegt ist, muss ich doch zugeben, dass dieser Aufruhr nicht auf den Hass meiner Feinde zurückzuführen war, sondern der natürlichen Reaktion eines konservativ erzogenen Publikums auf neuartige Musik entsprang. Erstaunlicherweise wurde der erste Satz ohne weitere Reaktionen weder dafür noch dagegen aufgenommen. Nach den ersten Takten des zweiten Satzes jedoch begann ein größerer Teil des Publikums zu lachen und hörte auch bis zum dritten und vierten Satz nicht mehr auf, die Aufführung zu stören. Es war für das Rosé-Quartett und die Sängerin, die großartige Marie Gutheil-Schoder, äußerst unangenehm. Aber am Ende des vierten Satzes passierte etwas Ungewöhnliches. Nachdem die Sängerin aufhört, kommt eine lange Coda, die vom Streichquartett allein gespielt wird. Während, wie bereits erwähnt, das Publikum nicht einmal die Sängerin respektierte, wurde diese Coda ohne weitere Zwischenfälle aufgenommen. Vielleicht haben sogar meine Feinde und Gegner an dieser Stelle etwas gefühlt. Der Durchbruch zur atonalen Musik, das Vordringen in bis dahin unerschlossene Ausdrucksbereiche, verstärkt Schönbergs künstlerische Vereinsamung, gegen die er aber mit einem Zwang des Ausdrucksbedürfnisses aufbegehrt. Seine Kompositionen werden für ihn zum Spiegel des Inneren, zu Protokollen des Unbewussten, Und dass er gerade den Schritt in die Atonalität vollzieht, hat auch damit zu tun, dass er weitgehend Autodidakt ist. Als Autodidakt entgeht er einer nachhaltigen akademischen Prägung und kann sein Verhältnis zur Tradition selbst definieren. Das Dröhnen der heiligen Stimme bestätigt Schönberg auch bei seinem ersten vollständig atonalen Werk, den Georgeliedern Opus 15 von 1908-1909. Mit den Georgeliedern ist es mir zum ersten Mal gelungen, einem Ausdrucks- und Formideal nahe zu kommen, das mir seit Jahren vorschwebt. Es zu verwirklichen, gebrach es mir bis dahin an Kraft und Sicherheit. Nun ich aber diese Bahn endgültig betreten habe, bin ich mir bewusst, alle Schranken einer vergangenen Ästhetik durchbrochen zu haben. Nicht Mangel an Erfindung oder an technischem Können oder an Wissen, um die anderen Forderungen jener landläufigen Ästhetik drängen mich in diese Richtung, sondern dass ich einem inneren Zwange folge, der stärker ist als Erziehung. Dass ich jener Bildung gehorche, die als meine natürliche mächtiger ist als meine künstlerische Vorbildung. Als Neuling trat ich ein in dein Gehege, kein Staunen war vorher in meinem Leben, kein Wunsch in mir, ich dich nicht erlege. Durch jungen Hände fallt um sie mit Hund. Als Neuling trat ich ein in dein Gehege. Kein Staunen war vorher in meinen Mienen, kein Wunsch in mir, ehe ich dich blickte, rege. Der jungen Hände Faltung sieh mit Huld, erwähle mich zu denen, die dir dienen, und schone mit erbarmender Geduld den, der noch strauchelt auf so fremdem Stege. Die Nummer 3 aus den 15 Gedichten aus dem Buch »Der hängenden Gärten« von Stefan George, die Schönberg vertont. Auf fremdem Stege bewegt er sich in dem Zyklus in mehrfacher Hinsicht. Fremd muten die Klänge an, fremd erscheinen aber auch die verschlungenen Traumbilder, in denen der Neuling eine unbekannte fremde Frau begehrt und in einen Taumel aus Angst und Hoffen gerät. Angst und Hoffen wechselnd mich beklemmen, meine Worte sich in Seufzer dehnen. Mich bedrängt so ungestümes Sehnen, dass ich mich an Rast und Schlaf nicht kehre, dass mein Lager Tränen schwemmen, dass ich jede Freude von mir wehre, dass ich keines Freundes Trost begehre. Angst und Hoffen wechselnd mich beklemmen, meine Worte sich in an Rast und Schlaf nicht kehre, dass mein Lager Tränen schwemmen, dass ich jede Freude von mir wehre. Gerade in der rhythmischen Strenge und Bildkraft der kurzen Gedichte erkennt Schönberg eine geeignete Grundlage für seine Vertonung. Zudem wird er vom Inhalt dieser Lyrik angesprochen. Stefan George leidet unter der unerwidert gebliebenen Liebe zu seiner Muse Ida Koblenz, was ihn 1893-94 zum Buch der hängenden Gärten inspiriert. Und Schönberg steht 1908-1909 noch unter dem Eindruck seiner ans Existenzielle rührenden tragischen Ehekrise, die er zum Selbstmord des Malers Richard Gerstl führt. Entscheidend ist aber die Verhüllung der biografischen Aspekte. George verfremdet sie und formt sie als eine exotische Gartenlandschaft, eine von der Realität entrückte Projektionsfläche geheimer Fantasien, Ängste und Wünsche. Daran entzündet sich Schönbergs Komposition. Sie eröffnet eine Sphäre des Unbewussten und Traumhaften, in der extreme seelische Regungen die bis dahin unerhörten Klänge auslösen und rechtfertigen. Dennoch sind seine Georgelieder in der Tradition verwurzelt, denn unverkennbar knüpft er an die großen Liederzyklen von Franz Schubert an, besonders an die Winterreise, denen die Texte von Wilhelm Müller zugrunde liegen. Reise bewegt sich der Erzähler ebenfalls auf fremdem Stege. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, so lauten die ersten Zeilen. Und der Zwiespalt zwischen Angst und Hoffen ist für Schuberts wie für Schönbergs Zyklus prägend. Aufgelöst wird die Spannung bei Schubert durch Resignation und gähnende Leere im letzten Lied der Leiermann. Bei Schönberg löst sich die Spannung durch die Zerstörung des Liebestraums, die mit der Verwüstung des exotischen Gartens im letzten der 15 Georgelieder endet. Diesem Lied verleiht Schönberg das Gewicht eines Finales. Immer wieder leuchten darin vertraute Klänge auf, die an Dur- und Moll-Akkorde erinnern, aber wie flirrende Bilder montiert sind. Sinnbildlich können dafür Worte der Schriftstellerin Hilde Spiel in Anspruch genommen werden, die eigentlich auf Heimito von Doderes berühmten Roman Die Strudelhofstiege bezogen sind. Hier ist wie in einem Spiegel die letzte mürbe Reife einer jahrhundertealten Kultur eingefangen. Aber der Spiegel maskiert nur eine Tür, die ins Schloss gefallen ist. Wenn die Blätter auf den Stufen liegen, herbstlich atmet aus den alten Stiegen, was vor Zeiten über sie gegangen. Mond, darin sich Zweie dicht umfangen hielten, leichte Schuh und schwere Tritte. Die bemooste Vase in der Mitte überdauert Jahre zwischen Kriegen. Viel ist hingesunken uns zur Trauer, und das Schöne zeigt die kleinste Dauer. Mit diesen Versen leitet Heimito von Dodere seinen über 900 Seiten langen Abgesang auf das Wien der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ein. Der Roman Die Strudelhofstiege erscheint 1951, im Todesjahr Arnold Schönbergs. Er kann ihn also nicht gekannt haben. Vermutlich hätte er ihn fasziniert. Schönberg ist zeitlebens stark an Literatur interessiert. Seine umfangreichen Bibliotheken an seinen Wohnorten, zuletzt in Los Angeles, zeugen davon. Für sein eigenes Schaffen spielt besonders die Lyrik eine bedeutende Rolle. Ebenso die Malerei, die er um 1910 selbst intensiv betreibt und die ihm, wie die Musik, die Tür zu Träumen und seelischen Innenwelten öffnet. Dazu der Musikforscher Klaus Wolfgang Niemöller. Außer den Porträts und so weiter, die vielleicht bekannter sind, gibt es auch eine Bildreihe, die nennt Schönberg Visionen. Und diese sind abstrakt, da drehen sich Farben und Silhouetten. Und das sind im Grunde genommen, er hat es auch mal nebenbei erwähnt, Traumbilder, die er dort in dieser expressionistischen Malerei dargestellt hat. Daran sieht man den Drang von Schönberg, seine Suche auch im Bereich der Malerei fortzusetzen, und zwar in Verbindung mit ganz gewichtigen Einschnitten in seinem Leben. Alle sprechen von Schönberg als Komponist, man muss aber auch von Schönberg als Dichter und als Maler sprechen. Und überall durchdringen sich seine ästhetischen Visionen mit den Lebensumständen seines schwierigen Weges. Malen war für mich dasselbe wie Komponieren. Es gab mir die Möglichkeit, mich auszudrücken, meine Emotionen, Ideen und Gefühle mitzuteilen. So beschreibt Schönberg sein Malen im Rückblick. Und seinen Malstil charakterisiert er als ein Musizieren mit Farben und Formen. Aber nicht nur das Malen ist wichtig für seine künstlerische Entwicklung, sondern auch die Begegnung mit Malern. Vor allem die Freundschaft mit Wassily Kandinsky, die 1911 beginnt. Beide nehmen sich als Geistesverwandte wahr. Kandinsky geht in seiner Schrift über das Geistige in der Kunst unmittelbar auf Schönberg ein und zitiert am Beginn eines Abschnitts über Zukunftsmusik aus dessen 1911 publizierter Harmonielehre. Jeder Zusammenklang, jede Fortschreitung ist möglich. Ich fühle aber bereits heute, dass es auch hier gewisse Bedingungen gibt, von denen es abhängt, ob ich diese oder jene Dissonanz verwende. Hier fühlt Schönberg genau, dass die größte Freiheit, welche die freie und unbedingte Atmungsluft der Kunst ist, nicht absolut sein kann. Jeder Epoche ist ein eigenes Maß dieser Freiheit gemessen. Und über die Grenzen dieser Freiheit vermag die genialste Kraft nicht zu springen. Aber dieses Maß muss jedenfalls erschöpft werden und wird jedes Mal erschöpft. Es mag die widerspenstige Karre sich sträuben, wie sie will. Diese Freiheit zu erschöpfen sucht auch Schönberg. Und auf dem Weg zum innerlich Notwendigen hat er schon Goldgruben der neuen Schönheit entdeckt. Schönbergsche Musik führt uns in ein neues Reich ein, wo die musikalischen Erlebnisse keine akustischen sind, sondern rein seelische. Hier beginnt die Zukunftsmusik. Zukunftsmusik ist zu diesem Zeitpunkt die atonale Musik. Und die Zukunft in der Malerei ist die abstrakte Kunst, die Auflösung der Gegenständlichkeit, die Kandinsky zeitgleich mit Schönbergs Neuerung einleitet. Diese Parallele ist verblüffend und lässt gegenseitige Einflussnahme vermuten. Doch in der entscheidenden Zeit vor 1911 wissen Schönberg und Kandinsky nichts voneinander. Konsequent streben beide danach, mit ihrer Kunst in tiefere Schichten des Bewusstseins vorzudringen. Und dieses Streben liegt sozusagen in der Luft. Denn Sigmund Freud forscht zur gleichen Zeit an der Psychoanalyse und setzt sich mit Traumdeutung und der Bedeutung des Unbewussten für das menschliche Denken, Fühlen und Handeln auseinander. Auch er stößt auf Widerstand, insbesondere als er sich mit der Sexualität beschäftigt, die seinerzeit noch weitgehend ein Tabuthema ist. Ich behandelte meine Entdeckungen wie indifferente Beiträge zur Wissenschaft und hoffte dasselbe von den anderen. Erst die Stille, die sich nach meinen Vorträgen erhob, die Leere, die sich um meine Person bildete, die Andeutungen, die mir zugetragen wurden, ließen mich allmählich begreifen, dass Behauptungen über die Rolle der Sexualität in der Ätiologie der Neurosen nicht darauf rechnen könnten, so behandelt zu werden wie andere Mitteilungen. Ich verstand, dass ich von jetzt ab zu denen gehörte, die am Schlaf der Welt gerührt haben und dass ich auf Objektivitäten und Nachsicht nicht zählen durfte. Auf Nachsicht hofft auch Arnold Schönberg längst nicht mehr. Umso wichtiger ist ihm der Austausch mit Gleichgesinnten, der ihm aufzeigt, dass eben nicht alles hin ist, sondern sich neue Horizonte auftun. Was für Schönberg der Zwang des Ausdrucksbedürfnisses ist, nennt Wassily Kandinsky innere Notwendigkeit. Und diese innere Notwendigkeit stellt für ihn eine mystische Schaffensmotivation dar, mit der sich auch Schönberg rückhaltlos identifiziert. Das Dröhnen der heiligen Stimme ist eben die eigene innere Stimme, die ihm im Sinne künstlerischer Notwendigkeit den Weg weist. Zu dem Kunstalmanach Der blaue Reiter, den die gleichnamige Künstlergruppe um Kandinsky und Franz Marc 1912 herausgibt, trägt Schönberg das Lied Herzgewächse auf Worte von Maurice Maeterlinck bei. Meiner müden Schwermut blaues Glas deckt den alten, unbestimmten Kummer, dessen ich genas und der nun erstarrt in seinem Schlummer. Sinnbildhaft ist seiner Blumen Zier, mancher Freuden düstre Wasserrose, Palmen der Begier, weiche Schlinggewächse, kühle Moose. Eine Lilie nur in all dem Flor, bleich und starr in ihrer Kränklichkeit, richtet sich empor über all das blattgewordene Leid. Licht sind ihre Blätter anzuschauen, weißen Mondesglanz sie um sich sät. Zum Kristall, dem Blauen, sendet sie ihr mystisches Gebet. Wir haben das Ornament überwunden. Wir haben uns zur Ornamentlosigkeit durchgerungen. Die Zeit ist nahe. Die Erfüllung wartet unser. Bald werden die Straßen der Städte wie weiße Mauern glänzen. Wie Zion, die heilige Stadt, die Hauptstadt des Himmels. Dann ist die Erfüllung da. Diese Zeilen stammen von dem Architekten und Architekturtheoretiker Adolf Loos, mit dem Schönberg eine dauerhafte Freundschaft verbindet. In seiner Publikation Ornament und Verbrechen verknüpft Loos mystisch-religiöse Gedanken mit der Propagierung einer schnörkellosen und sachlichen Architektur. Und diese Verbindung von spiritueller Energie und kühler Konstruktion wird auch für Schönberg immer wichtiger. Mit seiner radikalen Absage an Historismus und Jugendstil gehört Adolf Loos zum Kreis der Wiener Avantgarde, ebenso wie der Physiker und Philosoph Ernst Mach und der Schriftsteller Hermann Bahr. Ernst Mach gilt als Wegbereiter der Relativitätstheorie Albert Einsteins und beeinflusst mit seinen Beiträgen zur Analyse der Empfindungen auch Sigmund Freud. Hermann Bahrs Reaktion auf diese Schrift zeugt vom aufgewühlten Geistesleben der Zeit, in der die traditionellen Vorstellungen von Ich-Identität und Selbstwahrnehmung in Frage gestellt werden. Das Ich ist unrettbar. Es ist nur ein Name. Es ist nur eine Illusion. Es ist ein Behelf, den wir praktisch brauchen, um unsere Vorstellungen zu ordnen. Es gibt nichts als Verbindungen von Farben, Tönen, Wärmen, Drücken, Räumen, Zeiten. Und an diese Verknüpfungen sind Stimmungen, Gefühle und Willen gebunden. Alles ist in ewiger Veränderung. Weitere bekannte Namen der Wiener Avantgarde sind etwa der Maler Oskar Kokoschka und der Satiriker und Dichter Karl Kraus. Während Kokoschka in seinen Gemälden den triebhaften Kräften und seelischen Abgründen des Menschen nachspürt, polemisiert Kraus gegen die Kunst des schönen Scheins. Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind in einem Beziehungsnetz vereint. das auch, aber nicht nur, von persönlichen Begegnungen zusammengehalten wird. Schönberg ist Teil dieses Netzes, was ihm in Zeiten der persönlichen und künstlerischen Krise Halt gibt und seinen Glauben an sich stützt. Die Aufwertung, die er dadurch erfährt, gibt er auch an seine Schüler weiter. Alban Berg und Anton Webern sind die herausragenden Vertreter der ersten Generation von Schönberg-Schülern. Und der Lehrer wird für sie selbst zur heiligen Stimme, die auch mal dröhnt. Ein Brief Anton Weberns an Schönberg vom November 1913, als die Unterrichtszeit schon lange zurückliegt, unterstreicht das eindringlich. Zunächst bitte ich dich, höre nicht auf, das, was dir an meinen Sachen missfällt, mir zu sagen. Denn das ist mein Glaube, dass du absolut recht hast. Ich denke immer an dich, wenn ich arbeite. Ich bin noch nicht mündig. Ich klammere mich an deine gütig führende Hand in allem. Mein teuerster Freund, es ist mir, als ob du irgendwie Abschied genommen hättest von mir. Ich kann nicht allein sein. So wunderbar es mich auch berührt, dass du mich sozusagen selbstständig gemacht hast, es macht mich traurig. Ich bitte dich inständigst, sei weiterhin mein Führer. Schimpf mich wieder ordentlich zusammen. Die Dürre dir noch mit langem Halse wird seine letzte Geliebte sein. In seinem Hirne steckt mich ein Nagel. Die Dürre dir noch mit langem Halse schlagt mit dem windigen Halsenzüppchen vor durch den windigen Schirmhasen. Die Dürre dir noch. Ich gehe unbedingt, das spüre ich, einem neuen Ausdruck entgegen. Die Klänge werden hier ein geradezu tierisch unmittelbarer Ausdruck sinnlicher und seelischer Bewegungen. Diese Worte Schönbergs sind gemünzt auf Pierrot Lunaire von 1912, auf Gedichte von Albert Giraud in deutscher Übersetzung. Er wählt für das Werk 21 Gedichte aus, die er nach inhaltlichen Erwägungen in 3x7 Stücke gliedert. Die Inhalte selbst überspitzt Schönberg mit musikalischen Mitteln oder führt sie mit düster abgründigen Instrumentaleffekten ad absurdum. Als Gegenspannung verwendet er alte musikalische Formen, die er allerdings verfremdet. Die Nummer 5 etwa, Walz de Chopin, erinnert an einen verzerrten Totentanz. Ist Pierrot Lunaire ein Auftragswerk mit grell-satirischen Zügen, mit dem sich Schönberg gleichwohl neue Welten erschließt, so drängen sich, auch durch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs, alsbald wieder das Dröhnen der heiligen Stimme und weltanschauliche Fragen in den Vordergrund. In dem zwischen 1915 und 1922 entstandenen Oratorienfragment »Die Jakobsleiter«. Fordert der Erzengel Gabriel am Beginn der Jakobsleiter. Den Text verfasst Schönberg selbst. Klanglich schwebt ihm nichts weniger als die Vertonung des himmlischen Raums vor. Angeregt dazu wird er von dem Schlusskapitel »Die Himmelfahrt« aus Honoré de Balzacs Roman »Seraphita«. Balzac wiederum bezieht sich auf eine Beschreibung des himmlischen Raums durch den schwedischen Naturforscher und Mystiker Emanuel Swedenborg aus dem 18. Jahrhundert. Obgleich im Himmel alles ganz wie in der Welt an einem Ort und in einem Raum erscheint, so haben doch die Engel keinen Begriff und keine Vorstellung von Ort und Raum. Alle Fortbewegungen in der geistigen Welt geschehen durch Zustandsveränderungen des Inwendigen, sodass die Fortbewegungen nichts anderes sind als Veränderungen des Zustands. In dieser Weise bewegen sich alle Engel von Ort zu Ort. Daher es für sie keine Abstände, und wenn keine Abstände, auch keine Räume gibt, sondern statt derselben Zustände und deren Veränderungen. Mitten hinein in die Beschäftigung mit mystischen Vorstellungen platzt die Realität. Denn Schönberg muss die Arbeit an dem Oratorium im Dezember 1915 unterbrechen. Er wird zum Militärdienst einberufen. Erst kurz zuvor ist er von seinem zweiten längeren, 1912 begonnenen Aufenthalt in Berlin nach Wien zurückgekehrt. Ein Fronteinsatz bleibt ihm erspart. Auf Betreiben des Wiener Tonkünstlervereins wird er nach einer Ausbildung zum Reserveoffizier im September 1916 entlassen. Er muss aber 1917 noch einmal für einige Monate bis Oktober des Jahres Orchesterdienst in einer Militärkapelle leisten. Nach dem Ersten Weltkrieg ist die Welt um Schönberg herum eine andere, was sich auf sein Selbstverständnis und sein Komponieren auswirkt. So schreibt er im Juli 1922 an Wassily Kandinsky: Sie wissen wohl, dass auch wir einiges hinter uns haben. Hungersnot. Ja, die war recht arg. Aber vielleicht, denn wir Wiener haben scheinbar viel Geduld, vielleicht war das Ärgste doch die Umstürzung all dessen, woran man früher geglaubt hat. Das war wohl am schmerzhaftesten. Wenn man von seinen Arbeiten her gewöhnt war, durch einen eventuell gewaltigen Denkakt alle Schwierigkeiten hinwegzuräumen und sich in diesen 8 Jahren vor stets neuen Schwierigkeiten gesehen hat, denen gegenüber alles Denken, alle Erfindung, alle Energie, alle Ideen ohnmächtig war, so bedeutet das für einen, der alles nur für Idee gehalten hat, den Zusammenbruch, sofern er nicht auf einen anderen, höheren Glauben immer mehr sich gestützt hat. Was ich meine, würde Ihnen am besten meine Dichtung Jakobsleiter, ein Oratorium, sagen. Ich meine, wenn auch ohne alle organisatorischen Fesseln, die Religion. Mir war sie in diesen Jahren meine einzige Stütze. Es sei das hier zum ersten Mal gesagt. Wenn es Sie interessiert, ich arbeite augenblicklich an der Jakobsleiter. Angefangen vor mehreren Jahren, musste ich mitten in der Arbeit unterbrechen, an einer der entrückendsten Stellen, um zum Militär einzurücken. Seither konnte ich nicht wieder die Stimmung zur Fortsetzung finden. Es scheint aber, dass es heuer weitergehen soll. Nein, es geht nicht mehr oder kaum mehr weiter mit der Jakobsleiter. Doch gerade das verleiht dem Werk eine besondere Wirkung. Wenn der letzte komponierte Teil, ein großes symphonisches Zwischenspiel, sich im Bruchstückhaften verliert und mit sphärischem Gesang abbricht. Der Komponist und Schönberg-Schüler Winfried Zillig findet dafür passende Worte. Schönbergs Erfindung der im Raum schwebenden Klänge führt tatsächlich in neue Bezirke. Die Verzauberung ist vollständig, trotz des Fragmentarischen. Ja, es drängt sich der Gedanke auf, ob diese seltsame und einmalige Verzauberung nicht gerade im Unvollendeten eines Werks seine Wurzel hat. Dass seiner geistigen Fragestellung nach, angesichts der Beschränkung des Menschen dem Ewigen gegenüber, doch immer nur eine unvollkommene Antwort geben könnte. Auch für Schönbergs weitere Entwicklung spielt die Jakobsleiter eine zentrale Rolle. Er verarbeitet darin alle seine bis dahin gemachten kompositorischen Errungenschaften. Und er verbindet die Welt der Träume mit einer starken Tendenz zu rationaler, struktureller Kontrolle, die sich alsbald in den strengen Gesetzmäßigkeiten einer neuen Kompositionstechnik dokumentieren. Der Musikforscher Klaus Wolfgang Niemöller: Träume spielen in Schönbergs Werk eine große Rolle. Und da ergibt sich dann wirklich auch die Parallelität zur Bedeutung bei Freud. Und hier ist zentral das unvollendete Oratorium, die Jakobsleiter. Denn hier ist ja schon in der Bibel das Traumgeschehen, wo Engel auf einer Leiter auf- und abschweben, vorgegeben. Und dieses Oratorium hat bereits eine Vorstufe der Zwölftontechnik. Das ganze Werk beginnt mit einer Sechstonreihe, einem Hexakkord. Und genau diese Mitteltöne in diesem Hexakkord sind dann konstituierend für die Zwölftonreihe in der ebenfalls unvollendeten Oper von Schönberg Moses und Aaron. Mit Moses und Aaron, den religiösen Impulsen in Schönbergs Schaffen und seiner Situation vor, im und nach dem Zweiten Weltkrieg, beschäftigen wir uns in der dritten Stunde unserer langen Nacht über den österreichischen Komponisten. Mit seiner jüdischen Identität wird Schönberg durch eine massive antisemitische Anfeindung im Sommerurlaub 1921, also vor 100 Jahren, im österreichischen Kurort Mattsee konfrontiert. Am Ende dieser zweiten Stunde hören wir noch einmal Schönberg selbst, der sich beim Vortasten in künstlerisches Neuland manchmal wie ein Höhlenforscher vorkommt. Wenn zum Beispiel Höhlenforscher an einen engen Gang kommen, wo nur einer durch kann, dann haben zwar gewiss alle das Recht, diese Frage zu prüfen, und doch wird man nur einen beauftragen und sich auf sein Urteil verlassen müssen. Solche engen Gänge führen aber zu allen unbekannten Städten, und wir wüssten noch immer nicht, wie die Gegend am Nordpol beschaffen ist, wenn wir warteten, bis die Mehrheit sich entschließt, selbst nachzusehen. Das ist meine Situation. Ich befinde mich in einer Minderheit, nicht nur gegenüber den Freunden leichter Musik, sondern auch gegenüber den Freunden ernster Musik. Niemandem fällt es ein, die Helden anzufeinden, die den Flug über den Ozean oder zum Nordpol wagen. Denn ihre Leistung wird rasch jedem offenbar. Aber obwohl die Erfahrung gezeigt hat, dass viele längst schon Pfadfinder auf einem klar bewussten Weg waren, als man sie noch für halb irrsinnige Wegsucher hielt, so wendet sich doch die Feindschaft der Mehrheit stets gegen die, die auf geistigem Gebiet ins Unbekannte vorstoßen. Ankunft. Konstruktion und Religion. Überschreiben wir die dritte Stunde unserer langen Nacht über Arnold Schönberg. Die strenge Konstruktion seiner Werke ist spirituell und weltanschaulich motiviert. Ein zentrales Werk in seiner Auseinandersetzung mit dem Judentum ist seine Oper Moses und Aaron. Wir verfolgen in dieser Stunde Schönbergs weiteren Werdegang, der von wachsender Anerkennung, aber auch von zunehmend antisemitisch gefärbten Anfeindungen geprägt ist, bis hin zur Emigration in die USA nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Wir spüren jüdischen Einflüssen in seinem Schaffen nach. Wir fragen, wie es ihm im Exil in den USA ergeht, wie er auf den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen reagiert und welche wesentlichen Spuren er in der Musikgeschichte hinterlässt. Zunächst aber zum sogenannten Matze-Ereignis, das Schönberg bis ins Mark erschüttert. Der Gemeindeausschuss von Matze hat in seiner Sitzung vom 19. einstimmig seiner Entrüstung Ausdruck gegeben, dass einzelne Vermieter von Sommerwohnungen in Matze dieselben Juden überließen und dadurch den allbekannten Ruf Matzes als judenreine Sommerfrische schwer geschädigt haben. Überdies hat der Gemeindeausschuss in eben dieser Sitzung den einstimmigen Beschluss gefasst, an die Vermieter von Sommerwohnungen in Matze einen Aufruf zu erlassen, erhaltend das Ersuchen, den Ort Matze wie im Vorjahre, so auch heuer, judenfrei zu halten. Die Gemeindevertretung richtet daher an die gesamte Bevölkerung von Matze das dringende Ersuchen, dem Beschluss der frei gewählten Gemeindevertretung willig Folge zu leisten, damit unserem schönen Orte Matze die Folgen einer etwaigen Verjudung, den Mietern und Vermietern Schikanen jeder Art durch die deutsch-arische Bevölkerung erspart bleibe. Matze am 20. Juni 1921. Dass sich Schönberg mit Familie und Vertrauten zu diesem Zeitpunkt in Matze aufhält, liegt nahe, dass der Aufruf unmittelbar mit ihm in Zusammenhang steht. Besonders perfide ist die indirekte Androhung von Schikanen jeder Art. Doch unter den anderen Sommerfrischlern macht sich nicht etwa Empörung über den Aufruf Luft, sondern es gibt im Gegenteil viel Unterstützung dafür. In einer öffentlichen Antwort von Sommerfrischlern heißt es: Die Sommerfrischler Matzes danken der Gemeindevertretung für ihre stramme, antisemitische Verlautbarung und geben der Erwartung Ausdruck, dass die Bewohner Matzes auch in Zukunft in erster Linie den deutsch-arischen Stammesgenossen gastliche Aufnahme gewähren. Schönberg ist tief getroffen und aufgebracht. Da aber zunächst wieder Ruhe einkehrt, bleibt er vorerst. Doch diese Ruhe währt nur kurz. Denn Ende Juni 1921 berichtet die Presse in Wien und Salzburg über den Vorfall, den auch antisemitische Hetzblätter aufgreifen. Unter dem Titel »Die Judenkolonie von Matze« diffamiert das Blatt »Der Volksruf« Schönbergs Schwägerin Bertha Ott, deren Vater, der deutschnationale Salzburger Politiker Max Ott, Schönberg zuvor verteidigt hatte. Dieser und weitere Angriffe bewegen Schönberg schließlich, den auf mehrere Monate angelegten Aufenthalt in Matze abzubrechen und nach Traunkirchen, wo ein anderes Klima herrscht, zu wechseln. Matze ist allerdings kein Einzelbeispiel. Regelmäßig werden in der Folge lange Listen mit Sommerfrischen veröffentlicht, in denen Juden unerwünscht sind. Die Vorkommnisse in Matze bleiben Schönberg eine eindringliche Mahnung und beflügeln ihn zu verstärkter Auseinandersetzung mit dem Judentum. Ab 1925 leitet er die Meisterklasse für Komposition an der Akademie der Künste in Berlin, von der er sich im März 1933 erzwungenermaßen zurückzieht. In April und Mai 1933 trifft Schönberg Vorbereitungen für die Ausreise. Nachdem sein Schüler und Freund, der Geiger Rudolf Kohlisch, telegrafisch dringend Luftveränderung empfiehlt, reist er mit Familie in der Nacht zum 17. Mai 1933 überstürzt aus Berlin ab. Zwischenstation ist Frankreich, Arcachon und Paris, wo der Maler Marc Chagall am 24. Juli Schönbergs Wiedereintritt in die jüdische Religionsgemeinschaft bezeugt, nachdem Schönberg 1898 zum Protestantismus konvertiert war. Am 31. Oktober erreicht er, mit dem Schiff aus Le Havre kommend, New York. Dort beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Aber dazu später. Wir bleiben zunächst in der Zeit bis 1933. Es gutheißen, dass ich beleidigt werde? Wie kann er an einer Politik teilnehmen, die die Möglichkeiten schaffen will, mich aus meinem natürlichen Wirkungskreis auszuschließen? Wie kann er es unterlassen, eine Weltanschauung zu bekämpfen, deren Ziel Bartholomäusnächte sind, in deren Finsternis man das Tafel, das ich ausgenommen bin, nicht wird lesen können? Wozu aber soll der Antisemitismus führen, wenn nicht zu Gewalttaten? Ist es so schwer, sich das vorzustellen? Ihnen genügt es vielleicht, die Juden zu entrechten. Dann werden Einstein, Mahler, ich und viele andere abgeschafft sein. Diese Zeilen richtet Arnold Schönberg im April 1923 an Wassily Kandinsky. Der Hintergrund ist, dass Schönbergs geplante Berufung als Kompositionslehrer an das Bauhaus in Weimar von antisemitisch eingestellten Dozenten kritisiert wird und Kandinsky sich diese Kritik zu eigen macht. Schönberg bricht daraufhin mit ihm. Zugleich wird sein Brief zu einer eindringlichen Warnung vor der Barbarei. Dem gesellschaftlichen Gegenpol zum aufkommenden Nationalsozialismus, dem Sozialismus und Kommunismus, steht Schönberg ebenfalls abweisend gegenüber. Leidenschaftlich streitet er sich darüber mit Hans Eisler, der seit 1919 sein Schüler ist. Eisler hält seinen Lehrer für genial, politisch nennt er ihn aber einen Kleinbürger ganz entsetzlicher Art. Als gesellschaftspolitisches Statement lässt sich auch Schönbergs Reaktion auf eine von Prinz Max Egon von Fürstenberg ausgesprochene Einladung zu den Donaueschinger Musiktagen 1924 lesen. Das herrliche Unternehmen in Donaueschingen habe ich lange schon bewundert. Dieses Unternehmen, das an die schönsten, leider vergangenen Zeiten der Kunst gemahnt, wo der Fürst sich schützend vor die Künstler gestellt und dem Pöbel gezeigt hat, dass die Kunst eine Sache des Fürsten sich gemeinem Urteil entzieht. Und nur die Autorität solcher Personen vermag, indem sie den Künstler teilnehmen lässt, an der Sonderstellung, die eine höhere Macht gegeben, diese Abgrenzung allen bloß gebildeten und hinaufgearbeiteten sinnlich, fasslich vorzuführen und dazu tun, den Unterschied zwischen Gewordenen und Geborenen. Darf ich somit durchlaucht meine größte Bewunderung für die große Tat ausdrücken, die die Donaueschinger Kammermusikaufführungen im Kulturleben darstellen, so geschieht es nicht ohne stolz zu sein auf den schmeichelhaften Ruf, durch den sie mich ehren. Schönberg dirigiert in Donaueschingen seine Serenade Opus 24, komponiert zwischen 1920 und 1923. Er experimentiert in dem Werk mit der Zwölftontechnik, die er in diesen Jahren entwickelt, doch er bindet diese brandneue Kompositionsmethode in die altehrwürdige Tradition der Serenade ein. Dieser vermeintliche Widerspruch offenbart einen zentralen Punkt in der künstlerischen Identität des konservativen Revolutionärs, als der er zu Recht charakterisiert wird. Moderne und alte Weltbilder durchdringen sich bei ihm, schöpferisch und politisch-gesellschaftlich. Im Oktober 1923 stirbt Schönbergs erste Frau Mathilde nach längerer Krankheit. Weniger als ein Jahr später, im August 1924, heiratet er Gertrud Kohlisch. »Ich wusste nicht, warum ich noch so glücklich sein darf«, bemerkt Schönberg. Und in der Tat verläuft diese Beziehung wesentlich harmonischer als seine erste Ehe. Gertrud Kohlisch ist die Schwester von Rudolf Kohlisch, der sich als Geiger und Streichquartettgründer international um die Musik Schönbergs und seiner Schüler sehr verdient macht. Mit dem Pianisten Eduard Steuermann, ebenfalls ein maßgeblicher Schönberg-Interpret, spielt Kohlisch im August 1954 bei den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik Schönbergs »Fantasie für Violine mit Klavierbegleitung« von 1949. Als Schönberg ab 1925 an der Akademie der Künste in Berlin, die wohl renommierteste Professur für Komposition überhaupt, innehat, fühlt er sich endlich voll anerkannt. Und er arbeitet unter besten Bedingungen, auch finanziell. Er muss nur 6 Monate im Jahr anwesend sein. Die kalte Jahreszeit verbringt er mit seiner Frau in wärmeren Gefilden, etwa an der französischen Riviera. Vor allem aus gesundheitlichen Gründen, denn Schönberg leidet zeitlebens an Asthma. Später dann auch wegen der sich zuspitzenden politischen Situation in Deutschland. Das Ehepaar Schönberg genießt das Leben in Südeuropa. Er nutzt den Freiraum auch zum Komponieren. Sie steckt ihn an mit ihrem heiteren Wesen und schreibt unter dem Pseudonym Max Blonder das Libretto zu seiner komischen Oper »Von heute auf morgen«. Ein Einakter, in dem Schönberg witzig-ironische Elemente mit der Zwölftontechnik verbindet. Aber wirklich, verstündest du mich, wüsstest du, dass ich jetzt tanzen werde? Halt! Woher etwas zu trinken? Zum Einstimmen! Hast du etwas zu Hause? Du fragst, statt schon zu laufen. Am 7. Mai 1932 wird in Barcelona die Tochter Nuria geboren. 1954 lernt sie bei der Uraufführung von Schönbergs Oper Moses und Aaron den italienischen Komponisten Luigi Nono kennen. Ein Jahr später heiraten die beiden. Bis heute setzt sich Nuria Nono Schönberg unermüdlich für das Schaffen ihres Vaters und ihres 1990 verstorbenen Ehemanns ein, der zu den wegweisenden Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählt. Sie hat viel zu erzählen, auch aus Schönbergs Berliner Zeit ab 1925, die sie noch gar nicht selbst erlebt hat. Ja, natürlich war ich nicht dabei, aber ich habe die Notizbücher von meinen Eltern auch recherchiert, sagen wir. Ich habe ja auch jahrelang in dem Schönberger Archiv in Los Angeles alles gelesen, was mit ihm zu tun hatte, alles, was er geschrieben hatte, Briefe und so weiter. Und eben von diesen Recherchen weiß ich Sachen, die ich sonst nicht wüsste, weil er zu Hause nicht erzählte von dieser Zeit. Ich glaube, das war vielleicht erstens zu schmerzvoll, von früher zu sprechen. Und zweitens hat er in seiner Zeit gelebt und für die Zukunft und hat nicht so viel nachgedacht oder mindestens nicht gesprochen über die vergangene Zeit. Aber ich habe gesehen in den Notizbüchern, dass er nicht nur dort unterrichtet hatte, aber er hat auch Tennis gespielt. Er hat Opern und Konzerte besucht. Einmal steht, also sie haben einen Film von Charlie Chaplin gesehen, wo sie sehr begeistert waren. Sie haben, ich weiß nicht, Theater und so weiter alles besucht. Also es war ein sehr volles und angenehmes Leben und ich glaube vielleicht das Schönste, eine Zeit lang das Schönste, was er bisher gehabt hatte. Um das wahre Wesen der Schöpfung zu begreifen, muss man feststellen, dass es kein Licht gab, bevor der Herr sagte, es werde Licht. Und da es noch kein Licht gab, umfing die Allwissenheit des Herrn eine Vision davon, die nur seine Allmacht heraufzubeschwören vermochte. Wenn wir armen Menschenwesen von einem der größeren Geister unter uns als von einem Schöpfer sprechen, sollten wir niemals vergessen, was ein Schöpfer in Wirklichkeit ist. Ein Schöpfer hat eine Vision von etwas, das vor dieser Vision nicht existiert hat. Und ein Schöpfer hat die Macht, diese Vision zum Leben zu erwecken, sie zu verwirklichen. Leider müssen die irdischen Schöpfer, wenn ihnen eine Vision gewährt wird, den langen Weg zwischen Vision und Ausführung zurücklegen, einen beschwerlichen Weg, auf dem nach der Vertreibung aus dem Paradies selbst Genies ihre Ernte im Schweiße ihres Angesichts einbringen müssen. Leider ist es eines, sich in einem schöpferischen Augenblick der Inspiration etwas auszudenken und etwas anderes, seine Vision in die Wirklichkeit umzusetzen, indem man Einzelheiten mühselig verbindet, bis sie sich zu einer Art Organismus zusammenschließen. Der erste Abschnitt aus Schönbergs Vortrag, Komposition mit 12 Tönen von 1935, lässt ahnen, welche Mühen es ihn kostet, Anfang der 1920er Jahre aus seiner Vision einer 12-Ton-Musik eine funktionierende Kompositionsmethode zu entwickeln. Seit seinem Durchbruch zur atonalen Musik forscht er nach Möglichkeiten und Verfahren, den vermeintlich frei im atonalen Raum schwebenden Klängen eine neue innere Ordnung zu geben. Wie sehr überzeugend der Traum auch gewesen sein mag, die Überzeugung, dass diese neuen Klänge den Gesetzen der Natur und den Gesetzen unserer Denkweise gehorchen, die Überzeugung, dass Ordnung, Logik, Fasslichkeit und Form ohne Befolgung dieser Gesetze nicht vorhanden sein können, treibt den Komponisten auf Entdeckungsreise. Er muss, wenn nicht Gesetze und Regeln, so doch zumindest Wege finden, um den dissonanten Charakter dieser Harmonien und ihrer Aufeinanderfolge zu rechtfertigen. Nach vielen erfolglosen Versuchen in einem Zeitraum von annähernd 12 Jahren legte ich den Grund zu einem neuen musikalischen Konstruktionsverfahren, das geeignet schien, jene strukturellen Differenzierungen zu ersetzen, für die früher die tonalen Harmonien gesorgt hatten. Wo ist Moses? Wo ist der Führer? Ja, er schon hat ihn keiner gesehen. Wo ist Moses? Das lässt auch Freud mit Schönberg in Parallelität setzen. Freud hatte als Psychiater im Krankenhaus diese neue Möglichkeit entdeckt, die Ängste der Patienten durch Traumdeutung einer neuen wissenschaftlichen Forschung zuzufügen, die weitreichende Folgen hatte. Und Schönberg hat aus dem Übergang in die Atonalität nach einem neuen Weg gesucht, eine innere, unbewusst wahrnehmbare Ordnung zu schaffen, die dann in der Zwölfton-Kompositionsweise ihren Niederschlag fand. Der Musikforscher Klaus Wolfgang Niemöller über die Zusammenhänge zwischen Atonalität und Zwölftontechnik auf der einen Seite und Traumdeutung und Psychoanalyse auf der anderen Seite. Beide Sphären haben mehr miteinander zu tun, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Dies zeigt sich schon in ihrer Vorgeschichte. Fundamentale Erkenntnisse der Wissenschaft und künstlerische Durchbrüche entstehen nicht aus dem Nichts, sondern kündigen sich in Vorahnungen an. Vorahnungen, wie sie sich etwa im Schaffen von Richard Wagner abzeichnen. So zeigen sich in dessen Ring des Nibelungen psychische Phänomene und Abhängigkeiten, die dann erst Jahrzehnte später von der Psychoanalyse gedeutet werden können. Eine Schlüsselszene ist jene, in der Alberich seinem Sohn Hagen in der Götterdämmerung den Mord an Siegfried im Schlaf einflüstert. Dazu meint der Arzt, Naturwissenschaftler und Wagner-Forscher Hans Melderis: Was man im Ring sehr schön sehen kann, ist, dass eine Menge von Dingen unterhalb der Spielebene ablaufen. Sozusagen in den seelischen oder mythischen Tiefen, die aber nach oben natürlich ihre Ausläufer haben. Zum Beispiel läuft der Einfluss Alberichs des Bösen schlechthin auf Hagen auf einer Bewusstseinsebene ab, die auf das Unbewusste zielt, auf das psychisch Unbewusste, auf das, was die Psychoanalyse als Unbewusstes dann bezeichnet hat. Wenn Alberich Hagen fest im Griff hat, dann hat er ihn nicht im Griff, weil er moralisch überlegen ist oder weil er sein biologischer Vater ist, sondern weil er das tiefste Unbewusste, nämlich den Schlaf, anspricht. Deswegen ist es in dem Zwiegespräch zwischen Alberich und Hagen zu Beginn des zweiten Aufzugs der Götterdämmerung so, wenn Hagen meint, was willst du, dass ich mache? Dann sagt er, schlimmer Albe, was hast du meinem Schlaf zu sagen? Das heißt, Alberich hat Hagen, seinen Sohn, durch diesen Schlaf oder durch das tiefste Unbewusste fest im Griff. Und deshalb kann Hagen nicht aus dem Zwang heraus, für Alberich und das Böse in der Welt tätig zu sein. Schläfst du, Hagen, mein Sohn? Du schläfst und hörst mich nicht. In Ruhe und Schlaf. Oh. In den 1920er Jahren war die Zeit reif für beides. 12-Tontechnik und Psychoanalyse. Wenngleich nur eine kleine Minderheit sich damit befasst. Es ist auch kaum ein Zufall, dass Schönberg just zu dem Zeitpunkt die renommierte Position an der Berliner Akademie der Künste angeboten wird, als die 12-Tontechnik weitgehend abgeschlossen ist. Unter dem Banner einer neuen Sachlichkeit werden nun die Ideen und Visionen aus der Zeit vor dem Krieg vertieft und systematisiert und die Früchte dieser Arbeit mehr und mehr geerntet. Die künstlerische Strömung des Expressionismus etabliert sich. Wassily Kandinsky entwickelt die Auflösung der Gegenständlichkeit in der Malerei in einen abstrakt-konstruktivistischen Stil weiter und wird ans Bauhaus in Weimar berufen. Es entstehen berühmte expressionistische Filme wie »Das Kabinett des Dr. Caligari« und Alban Berg erringt mit seiner Oper »Wozzeck« einen beachtlichen Erfolg. Für Schönberg werden aufgrund der antisemitischen Erfahrungen seine jüdische Identität und seine Aufmerksamkeit für die Situation des Judentums in der Welt immer wichtiger. 1926-27 schreibt er »Der biblische Weg«, ein zionistisches Sprechdrama mit Bühnenentwürfen. Ab 1926 beschäftigt er sich intensiv mit seiner Oper »Moses und Aaron«, die er als eines seiner Hauptwerke bezeichnet. Die Vorstudien reichen bis ins Jahr 1923 zurück. 1937 lässt er seine Arbeit an diesem Werk unvollendet. Doch ähnlich wie in seinem Oratorienfragment »Die Jakobsleiter«, das wir in der zweiten Stunde dieser langen Nacht beleuchtet haben, steckt im fragmentarischen Charakter womöglich eine höhere Form der Vollendung. Denn könnte es einen eindringlicheren Schluss geben als Moses Ausruf »O Wort, du Wort, das mir fehlt«, das fehlende Wort im übertragenen Sinne auch als Ausdruck der Sprachlosigkeit in Anbetracht am Horizont aufziehender Schrecken durch das NS-Regime. Und kann und darf nicht gesagt werden. Der Schluss von Moses und Aaron in einer historischen Aufnahme von der Uraufführung in Hamburg 1954. Da ist Schönberg schon 3 Jahre tot, gestorben in Los Angeles, seiner letzten Wirkungsstätte. Auch in den USA setzt er sich durch, doch die Anfänge dort sind hart. Sie sind so etwas wie ein Neustart. Zurück ins Jahr 1933. Von Paris aus weiß Schönberg zunächst nicht, wohin er gehen soll. Nuria Nono Schönberg. Hans Eisler wollte ihn nach Moskau bringen, aber das ging auch nicht, zum Glück, sagen wir. Und dann hatte er aber aus Amerika zwei Anfragen. Eines war von dem Malkin Conservatory in Boston. Das war eine Musikhochschule von 2 Brüdern, die mein Vater kennengelernt hatte. Also er kannte, er wusste, wer sie waren und sie haben ihm auf Deutsch geschrieben und so weiter. Und das andere war von der Juilliard School of Music. Jetzt leider war für einen deutschsprachigen und einer, der nicht die Situation in Amerika sehr gut kannte, die Idee, in ein Konservatorium zu unterrichten, viel, viel höher als in eine Schule, Juilliard School. Und er wusste nicht eben, dass dieses Malkin Conservatory eher eine kleine Schule war und Juilliard School ein großes Conservatory. Also hat er diese Stelle angenommen im Malkin Conservatory in Boston, und es hat sich herausgestellt, dass fast niemand mit ihm studieren wollte. Mit Mühe und Not haben sie eine Frau gefunden, die einmal ein Werk von ihm gespielt hatte am Klavier, und die musste bei ihm studieren. Von Boston zieht Schönberg nach New York, wohin er den Unterricht verlegt. Allerdings verschlimmert sich sein Asthma in New York derart, dass er im September 1934 an die Westküste nach Kalifornien übersiedelt. Auf Vermittlung von Freunden erhält er in Los Angeles an der University of Southern California eine Gastdozentenstelle für Komposition. Er hat eine Klasse von 6 Privatschülern, von denen einer John Cage heißt, der in späteren Jahren ebenfalls die Musikwelt gehörig aufmischt. Im Herbst 1936 erhält Schönberg dann eine reguläre Professur an der University of California. Er ist zwar erschrocken über die geringe musikalische Vorbildung seiner Studenten und fühlt sich, wie es Albert Einstein ergangen wäre, wenn dieser an einer Mittelschule Mathematik zu unterrichten hätte. Dennoch lehrt er dort bis zu seiner Pensionierung 1944. Anschließend gibt er Privatunterricht, um sich finanziell über Wasser zu halten. Seit Mai 1936 wohnt er in einem Haus in einem Vorort westlich von Los Angeles. Die Stadt ist ein Anziehungspunkt für Immigranten, und allein schon dieser Kreis, zu dem etwa Bertolt Brecht, Franz Werfel, Theodor Adorno, Ernst Krenek und Hans Eisler gehören, hält die Erinnerung an das Leben in Europa wach. Schönberg schafft sich zudem mit der Einrichtung seines Arbeitszimmers einen Ort heimatlicher Verbundenheit. Nuria Nono Schönberg. Alles das, was er um sich gehabt hat, seine Sachen, das war sein Vaterland. Und wenn er das überall mitgebracht hat, dann hat er mindestens diese Insel gehabt, wo er sich gut fühlte und sicher war. Und ich glaube, das ist sehr interessant. Und man sieht das auch bei anderen, die Deutschland und Wien verlassen mussten. Zum Beispiel das Haus von Sigmund Freud in London. Der hat auch alles mitgebracht und hat einfach eine Atmosphäre gehabt, wie er wahrscheinlich auch in Wien gehabt hat. Schönberg ist auch mental in den USA angekommen. Er begegnet der amerikanischen Musik mit Offenheit und berücksichtigt neue Anforderungen, etwa als er für ein ambitioniertes Schülerorchester 1934 eine Suite im alten Stil schreibt, die an die traditionelle Dur-Moll-Tonalität anknüpft. Die Auseinandersetzung mit tonaler Musik hat für ihn sowieso nie aufgehört. Auch nimmt Schönberg am gesellschaftlichen Leben in Los Angeles teil. So freundet er sich mit dem sehr erfolgreichen amerikanischen Komponisten George Gershwin an, der sein Tennispartner wird. Musikalisch trennen die beiden Welten. Doch Schönberg erkennt Gershwin uneingeschränkt an und würdigt ihn nach dessen frühem Tod 1937 überschwänglich. Musik war für ihn die Luft, die er atmete, die Speise, die ihn nährte, der Trank, der ihn erfrischte. Musik war das, was sein Gefühl erweckte, und Musik war das Gefühl, das er ausdrückte. Der Tod von Alban Berg 1935 erinnert Schönberg schmerzlich an Wien, an seinen ehemaligen Schüler, aus dem er ab 1904 einen herausragenden Komponisten formt. Berg weiß, was er an Schönberg hat, und bleibt ihm zeitlebens verpflichtet. Er geht Schönbergs Weg in die neue Musik mit und ist sich bewusst, wie stark diese Musik und überhaupt die Befreiung aus traditionellen Mustern mit dem Zeitgeschehen korrespondiert. Spürbar wird das in einem denkwürdigen Brief Alban Bergs von 1910 an seinen zukünftigen Schwiegervater Franz Nachowski, worin er sich für sein nervöses, unstetes Leben rechtfertigt. Ich leugne nicht, dass ich nervös bin. Das heißt, dass meine Nerven sensitiv, leicht empfindlich und für die feinsten Eindrücke empfänglich sind. Gehöre ich doch einer Generation an, die in der Epoche des Dampfes und der Elektrizität geboren wurde? Und wie könnte der anders als nervös sein, der Millionen alter Gehirnzellen, aufgespeicherte, veraltete Eindrücke zerstören muss? Denn er muss jeden Augenblick, wenn er sich ein Urteil bilden will, abgetane Grundsätze sorgsam ausscheiden. Jenseits von persönlicher Trauer wird Schönbergs Blick nach Europa immer schmerzlicher. Der Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland im März 1938, der Beginn des Krieges im September 1939, der sich zum Weltkrieg ausweitet. Schmerzlich ist auch der Blick auf die Menschen, um die Schönberg sich sorgt, aber auch auf jene, die ihm einst nahestanden, nun aber mit dem NS-Regime kooperieren. Zum Beispiel Richard Strauss, der, wenn auch nur kurz, Präsident der NS-Reichsmusikkammer ist und die Hymne für die Olympischen Spiele 1936 komponiert. Oder der Dirigent Wilhelm Furtwängler, der Schönberg 1933, nach dessen erzwungenem Rückzug aus der Berliner Akademie der Künste, jede Unterstützung zusagt, dann aber eine wichtige Rolle im Musikleben Nazi-Deutschlands einnimmt. Schönberg selbst wird 1941 amerikanischer Staatsbürger und reagiert musikalisch auf die Geschehnisse in Europa. Im Vordergrund stehen dabei zwei Werke. Die Ode an Napoleon Bonaparte, Opus 41 von 1942, in der er nach eigenen Worten gegen die Tyrannei Stellung bezieht. Und dann vor allem, nachdem das ganze Ausmaß des Holocaust sichtbar wird, ein Überlebender aus Warschau, für Sprecher, Männerchor und Orchester von 1947. Der Text, den Schönberg selbst verfasst, basiert teilweise auf dem Augenzeugenbericht eines polnischen Juden aus dem Warschauer Ghetto. Have been unconscious most of the time. Und wieder die Trompeten. Raus, der Feldwebel wird wütend sein. Sie kamen heraus, manche sehr langsam, die Alten, die Kranken, manche in nervöser Behendigkeit. Sie fürchten sich vor dem Feldwebel, sie beeilen sich, so sehr sie können, vergeblich. Viel zu viel Lärm, viel zu viel Verwirrung und nicht schnell genug. Der Feldwebel schreit: Achtung, stillgestandener wird's mal, oder soll ich mit dem Gewehrkolben nachhelfen? Na gut, wenn ihr es durchaus haben wollt. Der Feldwebel und seine Untergebenen schlugen jeden, jung und alt, still oder aufgeregt, schuldig oder unschuldig. Es war schmerzhaft, sie stöhnen und wimmern zu hören. Ich hörte es, obwohl ich heftig geschlagen worden war. So heftig, dass ich mich nicht halten konnte und hinfiel. Wir alle, die am Boden lagen und nicht aufstehen konnten, wurden dann auf den Kopf geschlagen. Ich muss bewusstlos gewesen sein. Das nächste, was ich wahrnahm, war ein Soldat, der sagte, die sind alle tot. Worauf der Feldwebel befahl, uns wegzuschaffen. Da lag ich abseits, halb bewusstlos. Es war sehr ruhig geworden, Furcht und Schmerz. Dann hörte ich den Feldwebel brüllen, abzählen! Sie fingen langsam und unregelmäßig an. 1, 2, 3, 4. Achtung! Brüllte der Feldwebel wieder. Rascher! Nochmal von vorn anfangen. In einer Minute will ich wissen, wie viele ich zur Gaskammer abliefere. Abzählen! Sie fingen wieder an, zuerst langsam. 1, 2, 3, 4. Wurden schneller und schneller. So schnell, dass es schließlich wie eine durchgehende Horde wilder Pferde klang. Und ganz plötzlich, mittendrin, begannen sie das Schma Israel zu singen. 1, 2, 3, 4 became faster and faster, so fast that they finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing. Nun, was der Text des Überlebenden für mich bedeutet, er stellt in erster Linie eine Mahnung an alle Juden dar, niemals zu vergessen, was uns angetan wurde. Arnold Schönberg über seinen Text, der dreisprachliche Schichten enthält. Die Stimme des Erzählers auf Englisch, die von den wiedergegebenen Äußerungen des Feldwebels auf Deutsch und den von einem Männerchor gesungenen Gebet Shema Yisrael auf Hebräisch. Die Musik spiegelt diese Schichten auf engstem Raum wider. Das Gebet entfaltet eine bedrängende Atmosphäre, die nicht nur die Schilderung des grausamen Geschehens abbildet, sondern auch auf die tiefen Dimensionen der psychischen Folgen für die Holocaust-Überlebenden zu verweisen scheint. In den Worten »Ich muss bewusstlos gewesen sein« deutet sich die Grenzerfahrung zwischen Leben und Tod an. Achtung! Stillgestanden! Na, wird's mal! Oder soll ich mit dem Gewehrkolben nachhelfen? Na gut, wenn ihr es durchaus so haben wollt. The sergeant and his subordinates hit everyone. Young or old, strong or sick, guilty or innocent. It was painful to hear the groaning and mourning. I heard it, though I'd been hit very hard. So hard that I couldn't help falling down. We all on the ground who couldn't stand up were then beaten over the head. I must have been unconscious. The next thing I knew was a soldier saying, they are all dead. Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay beside, half conscious. It had sergeant shouting, abzählen! They started slowly and irregularly. Schönbergs »Ein Überlebender aus Warschau« ist ein ergreifendes wie verstörendes, konzentriertes Stück von gerade einmal gut 7 Minuten Länge. Es verbindet dokumentarischen Charakter und radikale künstlerische Überhöhung. Es erinnert an ein beispielloses Verbrechen und die Bedeutung der jüdischen Kultur für die Menschheitsgeschichte. Als Schönberg, ein Überlebender aus Warschau, schreibt, ist er bereits einmal klinisch tot gewesen. Ein Jahr zuvor, am 2. August 1946, erleidet er einen schweren Herzinfarkt und wird durch eine Adrenalinspritze direkt ins Herz gerettet. Diesen Vorfall nennt er scherzhaft »meinen Todesfall«. Aber seine Zeit ist noch nicht abgelaufen, was ihn in seinem ausgeprägten Aberglauben bestärken mag. Denn der 2. August ist für ihn eben kein Sterbedatum, wohl aber der 13. Juli 1951, ein Freitag der 13. Sein offiziell letztes Werk ist der moderne Psalm, Opus 50c, für Sprecher, gemischten Chor und Orchester. Es bleibt unvollendet. Der Text enthält eine direkte Ansprache an Gott, aber auch einen Diskurs über Gott. Ein Resümee in seiner Auseinandersetzung mit dem Gottesgedanken stellt der moderne Psalm aber nicht dar. Vielmehr signalisiert das Fragmentarische Offenheit und Grenzüberschreitung. Schönberg bleibt bis zu seinem Tod ein Suchender und Forschender. Er transformiert die Schwingungen seiner Zeit und Welt in Klang. Und er bringt sie mit seinen Klängen selbst zum Schwingen. Ist eine neue Musik nötig? Für wen? Warum? Sie ist so nötig und so überflüssig wie alles andere Neue. Gewiss, da man Jahrtausende mit der Schnelligkeit der Pferde reisen konnte, könnte man sich auch nach Jahrtausenden ohne Eisenbahn, Auto und Luftschiff etc. begnügen. Hier erkennt man den Wert des Neuen zwar an seinem Nutzen, ohne jedoch die Notwendigkeit zu begreifen. Vielleicht zeigt sich die Notwendigkeit überhaupt erst, bis uns der Vorteil des Neuen zur Notwendigkeit geworden ist. Solchen Nutzen und solche Notwendigkeit gibt es in der Kunst keine. Und darum müssen wir sie in uns suchen. Aber auch praktisch ist das Neue in der Musik ein Bedürfnis. Man stelle sich einmal den Zustand vor, dass von einer gewissen Zeit an nichts Neues mehr geschaffen würde. So entsteht zuerst die Frage, in welchem Zeitpunkt man hätte aufhören sollen. Im 13., 14., 15. oder einem späteren Jahrhundert. Was wäre dann alles ungesagt geblieben? Das Dröhnen der heiligen Stimme. Eine lange Nacht über Arnold Schönberg. Von Egbert Hiller. Es sprachen Wolfgang Rüther, Hildegard Meyer,